Hallo und herzlich willkommen zum Murstrom-Podcast, der Podcast aus Graz rund um Technologie und Gesellschaft. Heute die 6. Ausgabe, heute wie gewohnt auch wieder am Spektral und wie immer mit Stefan, hey, und mir, Marc. Und auch dieses Mal haben wir wieder einen Gast da, Michael Bauer. Hallo. Und wir haben heute ein ziemlich weites, ziemlich großes Themenfeld, was wir zumindest ansatzweise ja abarbeiten wollen, in dem wir ein bisschen reintauchen wollen und euch das näher bringen wollen, das ganze Thema, oder Anknüpfungspunkte zumindest liefern wollen. Das Thema haben wir uns jetzt gerade kurz überlegt, haben wir unter dem Titel Open Everything zusammengefasst. Also alles, was mit Openness zu tun hat. Stichwörter sind da immer Open Data, Open Government, Open Access und so weiter. Aber das werden wir dann im Laufe des Gesprächs noch ein bisschen vertiefen, was Open Everything ist, was das bedeutet und was es natürlich nicht ist. Wir fangen am besten damit an, dass sich unser Gast erstmal kurz vorstellt. Warum bist du hier? Ich bin hier, weil ich seit ungefähr einem Jahr im Rahmen der Open Knowledge Foundation arbeite und dort in einem Projekt, das nennt sich The School of Data, wo es darum geht, Leuten beizubringen, Dinge mit Daten zu machen. Die Open Knowledge Foundation ist eine Gruppe von Menschen, die sich darum kümmert, dass Zugang zu Wissen, Kultur und auch Daten und Informationen aus öffentlicher Verwaltung frei ist für Menschen. Also dass die Information, die da existiert, und dass Kulturgüter, die existieren, frei zugänglich sind. Und natürlich spielt sich das sehr viel im digitalen Raum ab. Also es geht sehr viel um Open Data. Es geht aber auch um Dinge wie ein Projekt, das nennt sich zum Beispiel Open Glam. Da geht es um Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen. Also um die klassischen Kulturgüter, also Bücher, die in der Nationalbibliothek zum Beispiel stehen oder Bilder, die in Museen hängen. Mhm. Und dass man da Daten dazu verfügbar macht und dass man den Zugang dazu eigentlich ermöglicht und vereinfacht. Gerade bei Büchern, wenn da die Autoren schon länger tot sind, sind ja Allgemeingut oder Public Domain, wie das so schön im Englischen heißt. Und das heißt, die könnten eigentlich von jedem gelesen und nachgedruckt werden. Und da wirklich den Zugang dazu zu schaffen, gerade in großen Bibliotheken wie der Nationalbibliothek, ist ein Riesenproblem, weil die haben da ihre Bücher und die stellen die da irgendwelchen Archiven ab oder in irgendwelchen Regalen. Ja. Und das ist natürlich dann deutlich schwerer, an die Texte zu kommen, wenn es sie nicht irgendwo schon digital gibt. Mhm. Also du bist bei der OKFN, bei der Open Knowledge Foundation, und was ist deine offizielle Job Description da? Meine offizielle Job Description, zumindest auf meiner Visitenkarte, ist Data Diva. Diva oder Diver? Diva. was eine längere Geschichte hat dahinter. Aber ich finde das eigentlich ganz cool, dass das da so ein bisschen Flexibilität gibt. Es gibt keine genaue Job Description für Dinge in diesem Feld. Also, ausgeschrieben war es als Position als Data Wrangler. Das ist auch ein sehr, sehr unklarer Terminus. Und ich glaube, das sind einfach Dinge, die von Leuten gemacht werden, für die wir noch keine klaren Namen haben. Also das sind teilweise relativ neue Berufe in diesem Sinn oder neue Beschäftigungsfelder in diesem Sinn. Und dann gibt es da keine klare Bezeichnung. Also es gibt ja Leute wie zum Beispiel Moritz Stefaner, das ist ein Mensch, der viel Datenvisualisierung macht, der bezeichnet sich offiziell als Truth and Beauty Operator. Also als Mensch, der Wahrheit und schöne Dinge kombiniert. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, dass es in dem Feld nicht irgendwie so klare, starre Bezeichnungen gibt. Und das zeigt auch, dass man durchaus ein bisschen Humor haben kann bei der ganzen Sache. Ja, vielleicht zu dir als Person noch ein bisschen. Du bist zwar jetzt seit einem Jahr bei der OKFN mit dabei, aber du hast ja doch schon sehr, sehr viel in Österreich netzpolitisch gemacht. MetaLab mitgegründet, soweit ich weiß, genau. YBRT, Funkfeuer auch sehr aktiv gewesen, AK Vorrat auch, oder? Genau. Ja, sonst noch was? Also vor Urzeiten mal der CCC-Ableger in Wien war, also die Chaosnahe Gruppe Wien. Und das war so irgendwie so mein Eintritt in die Welt der Nerds und Hacker in Wien war durch die Chaosnein-Gruppe, das war, die ist entstanden, nachdem irgendjemand mal auf einer CCC-Newsgroup gepostet hat, ob es denn auch den CCC in Österreich gibt. Darauf haben sich dann ein paar Leute getroffen, eine kleine Gruppe von Leuten in Wien und eine kleine Gruppe von Leuten in Graz. In Wien haben wir uns dann zweimal getroffen, das erste Mal durch zu 20, das zweite Mal zu dritt. Aus den drei Leuten ist dann irgendwie so dieser Kern geworden, der dann später noch mehr Leute angesammelt hat und so ein bisschen gewachsen und hat sich dann eigentlich ins MetaLab aufgelöst mit der Gründung von MetaLab. Genau, da könnten wir auch gleich nochmal auf unsere zweite Ausgabe vom Murstrom-Podcast verweisen. Da haben wir ausführlich mit dem Peppi übers MetaLab geredet. Also wenn wer was übers MetaLab erfahren will und nicht selber jetzt gerade dorthin kann, man kann sich den Podcast anhören und da was übers MetaLab erfahren. Du wohnst da eigentlich in Wien, genau. Bist heute in Graz, weil du morgen bei den Linux-Tagen da die Keynote halten musst. Genau. Worum geht's? Was ist da der? In der Keynote werde ich kurz meine Gedanken sammeln zum Thema oder rund ums Thema digitale Freiheit, also Freiheit in einer digitalen Welt und was ich für die vier Grundelemente halte von dieser Freiheit. Und da gehört daran dazu, mein Open Source und Free Software, also Free und Open Source Software eigentlich, weil Open Source ja bekanntlich was anderes ist als Free Software. Oder nicht bekanntlich, aber über das können wir nochmal diskutieren, glaube ich, wenn wir später mal diskutieren, was meinen wir überhaupt, wenn wir Open sagen oder was meinen wir überhaupt, wenn wir Free sagen. Dann Dinge wie Open Hardware, also nicht nur die Software, sondern auch die Geräte, auf denen das läuft, darüber müssen wir eigentlich möglichst viel wissen. Dann Open Content, also offene Inhalte, freie Inhalte, offene Daten, mit denen wir Dinge tun können. Und dann zuletzt freie Infrastruktur. Und das ist etwas wie freie Serverinfrastruktur, freie Netzwerke, wie zum Beispiel das Funkfeuernetzwerk in Graz eins ist, wo Leute sich einfach vernetzen und die Infrastruktur, die sie brauchen, selbst kontrollieren. Das kann aber auch sowas sein wie ein Raum wie das Spektral, ne? wo du Infrastruktur zur Verfügung gestellt bekommst, wo du sagst, okay, da gibt's einen Medienraum, wenn du Medien schaffen willst, geh da hin, das ist Infrastruktur, die uns allen gehört und die frei zugänglich ist. Also schon sehr, sehr weit gedacht, also auch sehr viel auf kultureller Ebene. Was ist eigentlich für dich persönlich so der Grund gewesen, jetzt so in die Richtung Open Data, Open Knowledge zu gehen? Was ist dein persönlicher Zugang zu dem Thema? Mein persönlicher Zugang war, dass ich zumindest mal das Jahr davor mich sehr viel um Datenschutz gekümmert habe, im Rahmen vom Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung, dort mit der Bürgerinitiative und der Verfassungsbeschwerde, die zwei großen Kampagnen, die wir da vorbereitet haben, und mir gedacht habe, ja, eigentlich macht das sehr viel Spaß, aber es fehlt mir was. Und was mir fehlt, ist irgendwie dieser spielerische, forschende Zugang zu Dingen und das Erkunden von Neuem. Was leider so oft so ist in der Netzpolitik, ist, dass man sehr eingeengt ist auf Reaktionen auf politische Events, gerade im Datenschutz ist das sehr oft so, dass dann halt in der Europäischen Kommission die Datenschutzordnung umgekrempelt wird und dann muss man da im Endeffekt nachrennen und schauen, dass man nachkommt und es ist ganz, ganz schwer, neue Agenten durchzubringen. Wir haben das dann ein bisschen versucht mit der Netzneutralitätskampagne, zu dem ihr, glaube ich, auch einen Podcast habt, und wenn nicht, dann wäre das, genau, das ja. Ja, wir haben zu Netzpolitik Podcast mit dem Thomas Roninger, das war unser erster. Ist auch Netzneutralität. Genau, da haben wir einen groben Überblick über das ganze Thema versucht. Und für mich war das irgendwie ein Grund, das zu suchen, dass irgendwie zwar im Feld nicht so weit voneinander weg liegt, aber trotzdem was ist, wo man ein bisschen freier und ein bisschen positiver was bewirken kann und ein bisschen mehr in Richtung, wir verändern was und wir verändern was progressiv arbeiten kann. Und da bin ich auf die Open Knowledge Foundation gestoßen. Und wenn ich ehrlich bin, hat mich Open Data nie interessiert. Also das für mich waren die ganzen Menschen, die sich für Open Data interessieren, immer sehr langweilig, weil ich eigentlich Daten an sich nicht sehr spannend fand. Oder für mich sind Daten was Plastisches und was ganz Selbstverständliches zum Arbeiten. Aber ich finde es jetzt nicht begeisternd und nicht wirklich toll, dass da irgendwelche Zahlen auf irgendwelchen Webseiten stehen. Und das Schöne an der Open Knowledge Foundation, und das war auch einer der Gründe, warum ich das Projekt eigentlich interessant finde, ist, dass es eben nicht nur um Open Data geht. Open Data ist so der erste Schritt. Das ist, wir fangen an, Zugang zu Informationen frei zu machen. Wir wollen eigentlich, unser Ziel ist es, freien Zugang zu Wissen und zu Informationen und zur Kultur zu schaffen. Und Daten zu veröffentlichen ist der allererste Schritt. Das ist nicht unser Ziel, sondern das ist das erste Ding, das wir tun. Und das ist das, was mich eigentlich dort sehr begeistert hat. Und die ganzen Projekte, die da rum sind, von früher mal ein Ding, das nannte sich Open Shakespeare, wo man Shakespeare-Texte, wo man Shakespeare-Texte vergleichen kann, Open Philosophy, also Leute, die sich mit philosophischen Texten beschäftigen. Schauen, wie hängen philosophische Texte zusammen, wie haben sich die gegenseitig beeinflusst und so weiter. Also die sehr viel andere Aspekte reinbringen als das pure, wir sind daran interessiert, dass uns die Gemeinde Wien oder Graz mitteilt, wo denn sämtliche öffentlichen Klos sind. Was mich zwar sehr interessiert, wenn ich in der Stadt unterwegs bin und irgendwie dringend muss, aber sonst ist das eigentlich was, das ich relativ unspannend finde. Und leider ist es noch immer so in Österreich, dass der Großteil der Daten genau ungefähr diesen Sensationswert hat. Ja. Ja, Open Data ist jetzt schon des Öfteren gefallen. Kann man vielleicht da bei dem Punkt jetzt ein bisschen tiefergehender ansetzen und dann das irgendwie definieren, was ist Open Data, was fällt darunter und was nicht und warum. Also es ist ja auch ganz beliebt, dass Open Government Data und Open Data verwechselt wird miteinander. Genau, ich glaube, was wir eigentlich zuerst sprechen müssen, da ist, was meinen wir mit Open? Ja, ich glaube, das ist, weil dann ergibt sich das Open Data und beziehungsweise Open Government Data relativ automatisch. Mhm. Und was wir mit Open meinen, also zumindest im Rahmen der Open Knowledge Foundation, also gibt's eine ganz klare Definition, das ist die Open Definition. Und die lehnt sich an der Free Software Definition. Und zwar leitet sie, genauso wie die Free Software Definition drei Freiheiten definiert die Open Definition drei Freiheiten, die Mensch haben muss, um damit das Ding, also der Inhalt oder die Daten, als frei gelten. Und das ist das erste Mal, dass ich die Freiheit haben muss, die Daten oder den Inhalt zu nutzen. Das zweite ist, dass ich die Freiheit haben muss, diese Daten wieder zu benutzen in anderen Projekten oder diesen Inhalt und zu verändern und mit anderen Dingen zu kombinieren. Und das dritte ist, dass ich die Freiheit haben muss, das weiterzuteilen und anderen Leuten zu geben. Mit maximaler Einschränkung, dass das unter ähnlichen Konditionen passiert. Also Copyleft. Also genau diese Idee vom Copyleft und das man kennt aus dem Softwarebereich, wo es darum geht, wenn du mein Programm verwendest, musst du das genauso unter den gleichen Bedingungen wieder weitergeben. Bei den anderen Lizenzen, also bei Lizenzen für überrechtliche Werke, wäre das Creative Commons Share-alike. Also der Share-alike-Zusatz, der sagt, wenn du das verwendest und darauf aufbaust, bitte veröffentlich das doch wieder unter einer Creative Commons Lizenz. Mhm. Ja, aber dann kommt automatisch eigentlich die große Frage, ja, warum überhaupt Open? Was ist das Gute am Free oder Open? Das ist eine sehr gute Frage und das ist eine Frage, die eigentlich sehr, sehr oft gestellt wird. Und ein Ding, das ich immer gern anfange zu erwähnen, ist, es gibt gewisse Dinge, die man quasi erkennt oder zugibt, wenn man Dinge open macht. Das erste ist, die Ideen in meinem Kopf, die kommen nicht von mir. Ich bin nicht der Mensch, der diese Idee originär mal hatte. Also vielleicht schon. In den meisten Fällen sind die Ideen in meinem Kopf aber nicht meine, sondern die habe ich von irgendjemand dadurch, dass ich mit Leuten rede oder dadurch, dass ich irgendwas lese, ob das jetzt ein Buch ist oder im Internet, habe ich diese Ideen in meinem Kopf. Und was maximal passiert ist, dass zwei Ideen, die da schon existieren, aufeinander prallen und irgendwie was Neues ergeben. Also so ist das meiste, was wir am Wissen Neues generieren, remixen. Ich glaub, aber wirklich neue Erkenntnis ist schwierig, überhaupt darüber zu sprechen. Also keine Ahnung, wie das auf philosophischer, erkenntnistheoretischer Ebene ausschaut, aber eine neue Erkenntnis ist schon sehr, sehr, sehr, sehr selten und sehr schwierig. Das meiste, was wir dann als eigenes Wissen interpretieren ist eigentlich Aufbau oder Mashup von anderem Wissen, so nach diesem Standing on Shoulders of Giants Prinzip. Genau. Also wenn man sich die wissenschaftliche Wissenschaft anschaut, dann ist das ja durchaus so, dass da ständig auf Arbeiten und auf Wissen von anderen aufgebaut wird. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges und auch in der Technologie ist es so, dass das ständig aufgebaut wird auf Wissen von anderen. Und auf die Frage, warum das gut ist, muss man sich mal anschauen, was eigentlich passiert ist im Softwarebereich. Das, was wirklich Irres passiert. In den 90er Jahren war Free Software was für bärtige, dicke Männer, die an irgendwelchen Universitäten rumsetzen und ganz, ganz radikal sind. Und irgendwann mal gab es da Menschen, die gesagt haben, aber das kann man ja auch, wenn man das ein bisschen anders macht, kann man da ja auch das in Business-Produkte einbauen. Und es gab dann andere Lizenzen, wie zum Beispiel die Apache-License. Und auf einmal gab es da Produkte, die gut waren, die Open Source waren, das heißt, die auch nichts gekostet haben, für die ich keine Lizenzgebühren zahlen musste, die ich einfach benutzen konnte als Firma und darauf aufbauen konnte. Und wenn man sich heutzutage im Internet so umschaut, oder im World Wide Web so umschaut, ein Großteil der Rechner läuft auf Open Source Betriebssystemen, also Free Software. Ein Großteil der Server sind Free Software. Und ein Großteil der Dinge, die angeboten werden, bauen auf Free Software. Ja. Das Endprodukt ist meistens nicht frei, aber alles darunter, oder sehr viel darunter, ist frei. Und das hat zu einem unglaublichen Boom geführt in Technologie. Es ist heute sehr, sehr viel einfacher, einen Webservice hochzuziehen, also einen Internetdienst zu machen, als das vor 1995 war. Und zum Teil ist es so viel einfacher und so viel billiger, weil ich für alles Open Source Software habe. Wenn ich das Gleiche auf Inhalte beziehe, ist, wenn ich zum Beispiel wissenschaftliche Inhalte sehr viel einfacher bekomme, ohne dass ich tausende Euros ausgeben muss für Bibliotheken, die dann irgendwelche Journale kaufen, spare ich mir sehr viel Geld, dass ich woanders unterbringen kann, nämlich wieder in der Wissenschaft und gebe es nicht dreimal aus im ganzen Prozess, um nämlich erstens das Wissen zu generieren, zweitens das zu publizieren und drittens das dann wieder einzukaufen, damit ich meine eigenen Arbeiten wieder lesen kann, wie das im Moment so ist. Also das klassische wissenschaftliche Publikationsmodell ist eins, wo meistens durch Steuerzahler finanzierte Forschung betrieben wird. Das wird dann publiziert in einem Journal, wo Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der ganzen Welt eigentlich gratis für diese Journale als Reviewer arbeiten und als Editoren arbeiten. Und wird dann verkauft als Produkt. Und wird verkauft als Produkt zurück an dieselben Universitäten, wo die Forschung betrieben wird. Das heißt, du zahlst da eigentlich zweimal, dreimal in diesen Pot ein, und verbrauchst so sehr viel Ressourcen und sehr viel finanzielle Ressourcen, um die dann nicht automatisch wieder zurück in die Wissenschaft fließen können. Und ich glaube, dass zum Beispiel das ein Bereich ist, wo Openness zumindest Open Access, ja, ein großer Vorteil sein kann. Und wenn wir schon dabei sind, wenn man dann noch radikaler geht und sagt, wir machen wirklich Open Science, das heißt, wir veröffentlichen unsere Forschung, entweder wie sie passiert oder nachdem sie passiert ist, mit ganz klaren freien Nutzungsbedingungen. Also sagen, das sind unsere Daten und macht's damit und das sind die Regeln, unter denen ihr dürft, kann viel mehr passieren. Ja, da kommt man ja dann eh gleich in die Frage schlechthin, wenn es um Open irgendetwas geht, also vor allem auch Open Source. Wer bezahlt das dann? Also in der Wissenschaft ist es nur relativ einfach zu beantworten, weil es eigentlich eh schon von der öffentlichen Hand bezahlt wurde auf den Instituten im Normalfall. Also gerade Grundlagenforschung passiert eigentlich nur über staatliche Finanzierungen. Aber jetzt bei Open-Source-Entwicklungen von Servern oder von Software ist dann immer die Frage, wer bezahlt das? Also naja, das ist ja bei Open-Source sieht man eigentlich, dass das ganz gut funktioniert, dass das kommerzielle Firmen übernehmen, die dann Leute anstellen, nur um diese Produkte zu warten. Also alle großen Open-Source-Projekte sind irgendwo in entweder Stiftungen organisiert, wie das zum Beispiel Apache oder Mozilla ist, oder sind werden getragen von Firmen, die sagen, das ist uns wichtig, das wollen wir verbreiten. Und da stellen wir jetzt Entwickler ein, die daran arbeiten, weil wir das selber brauchen. Und wieder andere Firmen stellen Entwickler ein, die an diesem Projekt arbeiten, weil sie das Projekt brauchen. Und geben so wieder was zurück an das Projekt, von dem sie selber profitieren. Und genauso kann das mit sehr vielen solchen Dingen passieren. Wenn wir von Open Data zum Beispiel reden und gerade von Open Government Data, ist das ja etwas, wo schon einmal bezahlt worden ist, dass die Daten überhaupt anfallen, weil die Daten sowieso in der Verwaltung gebraucht werden. Das heißt, ich zahle die als Steuerzahler oder Steuerzahlerin sowieso. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, wieso, wenn die sowieso von Steuerzahlerinnen finanziert werden, sollen diese Daten nicht eigentlich öffentlich für alle zugänglich sein? Ja. Wenn wir von Open Data abseits von Open Government Data reden, müssen wir uns natürlich immer fragen, gibt es einen guten Grund, dass diese Daten im Wesentlichen anfallen und gebraucht werden können. Und die meisten Geschäftsmodelle, die Firmen haben, es gibt ganz, ganz wenige, deren Geschäftsmodell ist, Daten zu verkaufen. Die meisten Geschäftsmodelle von Firmen sind andere. Und das ist ein Zusatzzweig, ja. Wenn überhaupt. Ja. Und da kann man durchaus argumentieren, dass eigentlich die Benutzung der Daten wahrscheinlich mehr Aufmerksamkeit auf deren primäres Geschäftsmodell lenkt, als das Ablenken. Ja, so über Finanzierung, da gibt es immer wieder neue Ideen, Modelle, Crowdfunding wird jetzt immer öfters genannt, das zu funktionieren, eben über Consulting oder über Wartungen abzuwickeln. Aber das ist eben immer so diese ökonomische Frage, das ist immer ja sehr, sehr umstrittene, das ist immer auf der einen Seite, wie gesagt, ja, um Innovation sicherzustellen und Planbarkeit braucht es irgendwie Patente oder geschlossenes Wissen. Auf der anderen Seite argumentiert die Open-Bewegung, dass es viel innovativer ist, wenn es offen ist. Was ist da so der Meinung dazu? Ich weiß nicht. Ich glaube, ihr könnt das mittlerweile erraten. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, warum es wichtig ist, diese Bewegung irgendwie zu stärken. Es ist das Gegenmodell zu diesem klassischen Intellectual Property. Meine Ideen gehören mir und alle anderen sollen fernbleiben davon. Also das ist dieses Gegenstück von ich schütze, was ich habe mit allen Möglichkeiten, die ich kann. Also ich lasse das patentieren, ich mache ein fixes Urheberrecht drauf und verlang dann ihre Lizenzgebühren dafür und so weiter. Das ist das genaue Gegenstück, wo ich sage, das ist was, das habe ich gemacht und da ist es und macht's damit, was ihr wollt und macht's was Besseres draus. Was natürlich nicht funktioniert, wenn ich zwingend davon leben will. Also wenn ich zum Beispiel Musiker bin und Songs schreibe und davon leben will, muss ich mir überlegen, wie ich das aufziehe. Natürlich kann man sich dann überlegen, ja, verdiene ich Geld über Konzerte oder verdiene ich Geld dadurch, dass ich Alben verkaufe. Aber das ist genau ein Feld, wo das dann problematisch wird. Und da sehe ich schon, dass es da Konflikte gibt und dass es da noch keine wirklich gute Lösung gibt. Ja, was sollte deiner Meinung nach Open Source zum Beispiel oder Open Content oder Open Access zum Beispiel auch für Wissenschaftler, sollte das verpflichtend sein? Das ist eine sehr, sehr schwierige Frage, dann auch eben die schöpferische Größe, individuelle Freiheit, aber auf der anderen Seite die Bezahlung über staatliches Steuergeld, also für öffentliches Steuergeld? Also ich finde, dass überall, wo öffentliches Geld fließt und wo öffentliche Interessen klar da sind, ist das durchaus was, das man verpflichtend machen kann. Yes. Wirst du es tun? Also der NHS in den USA hat das schon gemacht. Also überall, wo Geld von denen fließt in Förderungen, das muss unter Open Access publiziert werden. Wobei es bei Open Access natürlich auch wieder x Definitionen und x Ausrichtungen geht. Und bei Open Access geht es leider viel zu oft um den Gratiszugang, also um wirklich den offenen Zugang zu den Werken. Also die meisten Lizenzen erlauben eben nicht die Weitergabe oder erlauben eben nicht die kommerzielle Nutzung von einem wissenschaftlichen Artikel. es gibt eine Handvoll Journale, die erlauben das. Und die sagen, okay, ja, das Einzige, was ihr braucht, was ihr müsst, ist sagen, woher das kommt. Dann dürft ihr alles drin verwenden. Also da gibt's auch einen relativ großen Bereich, in dem was Open Access genannt wird, der nicht open ist. Mhm. Im ganz strikten Sinn von der Open Definition. Und ich halte es durchaus für sinnvoll zu sagen, als Institution, die Geld hergibt für Wissenschaft und Geld hergibt für Forschung, sagen, wenn ihr Geld von uns bekommt, das sind die Bedingungen. Es werden sowieso Bedingungen gestellt von denen. Und das als Zusatzbedingung aufzunehmen, ist durchaus was, das man tun kann und das glaube ich sinnvoll ist. Also wenn zum Beispiel der Forschungsförderungsfonds in Österreich sich entscheidet, das als Zusatzklausel aufzunehmen, würde ich das durchaus begrüßen. Was natürlich anders ausschaut, wenn ich als Firma Forschung betreibe oder für kommerzielle Zwecke Forschung und Entwicklung betreibe. Ja, dann, das heißt, die Leute, die das Geld sowieso irgendwo anders investieren oder ihr eigenes Geld investieren, denen kann ich gar nicht vorschreiben, was ich mache. Ich kann ja auch keiner Programmiererin vorschreiben, dass sie ihren Code jetzt als Open Source veröffentlichen soll, den sie neu schreibt. Und ich glaube, da geht es sehr darum, eigentlich eine Kultur zu schaffen des Austausches, vielmehr als auch als eine Kultur des Zwangs, das zu veröffentlichen. Auch das Bewusstsein zu schaffen, warum ist das gut, warum hilft das uns, wenn wir Dinge veröffentlichen. Und da gibt es eigentlich ein wirklich schönes Beispiel vom österreichischen Bundeskanzleramt, das eigentlich für mich eines der schönsten Beispiele ist, warum Open Data was ist, das wirklich Vorteile bringt für alle Seiten. Und da wollte das österreichische Bundeskanzleramt, die betreuen ja dann das Rechtsinformationssystem, wo ich sämtliche Gesetze nachschlagen kann auf einer riesigen, komplizierten Webseite. Und sich überlegt, ja, es wäre doch cool, das irgendwie auf Smartphones zu haben und auf Tablets zu haben, und wir hätten doch gerne eine App dafür. Weil dann könnten die ganzen Anwälte und weiß ich wer, die halt da mal schnell ein Gesetz nachschauen wollen, das dann auf dem Handy machen oder auf dem Tablet machen und müssten nicht immer einen Computer mitschleppen oder zum Computer gehen zum Nachschauen. Und haben dann Kostenvorschläge eingeholt, und die Kostenvorschläge waren halt alles um die 50.000 Euro. Was ein stolzer Preis ist für eine App, aber wenn man schon mal die Regierung so als Kunde hat, dann will man da nicht wirklich viel drunter gehen. Das ist auch ein komplexes Ding zum Entwickeln. Und das Problem ist, die hatten das Geld nicht. Es gibt relativ wenig Geld für das Rechtsinformationssystem im Bundeskanzleramt, was einem seltsam irgendwie vorkommt, wenn man sich denkt, hey, ich zahle jedes Jahr so viel an Steuern, und dann klagen die darüber, dass sie kein Geld haben. Aber ich glaube, die sind die am ärgsten betroffen sind von ihrer eigenen Sparpolitik. Okay. Also es gab das Geld nicht, diese App zu machen. Und irgendjemand im Bundeskanzleramt hat die dann überzeugt, hey, probiert's das doch, macht einfach die Schnittstelle offen und sagt, das sind offene Daten, und dokumentiert die Schnittstelle genau. Das ist eine ganz, ganz grausliche Schnittstelle. Aber die haben das gemacht, und ein paar Monate später gab es eine App. Und es gibt eine Firma, die baut diese App, und die hat sich gegründet darum, und die macht nichts anderes, als Apps zu entwickeln für Juristen. Und um dieses Rechtsinformationssystem herum. Da fällt mir auch ein gutes Zitat ein. Wie ist das? Also das Zitat selber kann ich nicht klar zitieren, aber dass die Ideen, was man mit den Daten machen kann, niemals du selber hast. Die besten Ideen. Also dass es immer wen anderen gibt, der was Spannenderes machen kann. Es ist ja eigentlich in dem Fall auch ein bisschen so, wobei es da eher um ökonomische Abwägung geht, aber ob das jetzt die Firma in derselben Art und Weise gelöst hätte, wie es jetzt die andere Firma also gemacht hat. Genau, das ist ein weiterer Punkt, der eigentlich ganz interessant ist dabei, ist, dass oft Dinge entstehen, an die man gar nicht gedacht hat. Oder an die man so in dieser klassischen Diktion gar nicht denken würde. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel aus Kenia, das eines der afrikanischen Länder ist, mit einem riesen Open Government Data Programm, das leider nicht so erfolgreich ist, wie es sein könnte. Wo du ja auch immer wieder vor Ort bist, oder? In Kenia selber war ich noch nie. Aber das ist eine ganz interessante Geschichte, die dort entstanden ist. Die haben dann halt ein Code for Kenya Programm etabliert, und im Rahmen dessen haben sich eigentlich beschäftigt damit, wieso Hören so viel Mädchen irgendwie mit 14, 15 mit der Schule auf? Und die gängige Diktion der Regierung war, das liegt einfach dran, und die gängige Meinung war, das liegt einfach dran, dass die Familien die wieder in den Haushalt holen, damit die im Haushalt helfen und auf dem Feld helfen und Arbeit machen, weil für Frauen ist Bildung ja eh nicht so wichtig. Und die haben sich dann die Daten angeschaut, die kenianische Regierung hat da glücklicherweise die Daten von den Schulen veröffentlicht und von wie viel Schüler in welchem Alter in der Schule sind, und dann haben sie herausgefunden, dass es in benachbarten Schulen, die ganz ähnliches soziales Umfeld hatte, gab es welche, in denen sind kaum Mädchen mit 14 aus der Schule gegangen oder mit 15. Mhm. Und dann gab es daneben eine Schule, da sind fast alle gegangen. Und da ist fast niemand mehr, niemand mehr geblieben. Das war irgendwie so komisch, ja. Also das mit dem die Familien holen die zurück, wenn das eine ähnliche soziale Situation ist, dann müssten die Familien ja ganz ähnlich ticken. Und darauf haben die sich das genauer angeschaut und sind draufgekommen, dass die Schulen, wo die Mädchen fehlen mit 14, 15, die sind ohne Klos. Die keine Toiletten haben. Also ist das Problem offensichtlich nicht, dass die Familien sagen, hey, du bleibst daheim, sondern dass die Mädchen mit 14, 15 ihre Periode kriegen. Die Situation an den Schulen, weil die keine Klos haben, einfach untragbar ist für diese Mädchen, die öfter in der Schule fehlen und dann am Schluss ganz rausfliegen, weil die einfach nicht zur Schule gehen können, wenn die ihre Periode haben, weil es keine Möglichkeit gibt, irgendwie aufs Klo zu gehen und Binden zu wechseln oder Tampons zu wechseln. Und das ist eigentlich was ganz, ganz Schönes, wo man sieht, dass man Dinge tun kann, an die man gar nicht denkt. Ja? Und da gibt's wirklich hochrangige Leute, die Experten sind in Bildungssystemen und die Experten sind im Bildungswesen und sich nie diese Frage gestellt haben, wieso das eigentlich ist, und die da nie genau drauf geschaut haben. Und auf einmal kommt da so ein dahergelaufener Haufen von Geeks und denkt sich, hey, ja, das ist interessant, da schauen wir mal drauf und findet raus, wieso das eigentlich so ist. Dass das gar nicht an der Familie liegt, sondern dass das eigentlich am Staat liegt und eigentlich an der inadäquaten Ausstattung von Schulen. Das ist natürlich eine ganz andere Geschichte, als hey, die Familien machen das. Und das ist natürlich eine, die wenn ich der Bildungsminister bin in einem Staat, ich ungern höre, dass eigentlich meine Arbeit nicht genügend ist, um die Leute in der Schule zu halten. Ich schiebe das gern ab. Und das ist was ganz Interessantes, also dass teilweise Dinge passieren, die man gar nicht denken würde oder die man gar nicht sich vorstellen könnte, dass Leute machen mit diesen Daten. Open Data für eine bessere Welt, können wir uns zusammenfassen, oder? Ja, das ist das haben wir jetzt beim Anfang wieder mit Open Data, nur Zahlen. Ja, das eben die Zahlen alleine reichen nicht. Ja. Und das Interessante ist ja, dass die Hippie-Fraktion der Weltbank im Moment sehr, sehr stark auf der Open Data für eine bessere Welt Schiene fährt. Also sie sind sehr überzeugt davon, dass wenn man nur genug Daten in Entwicklungsländern freigibt und die Leute dazu bringt, diese Daten zu benutzen, dass dann wirklich gute Dinge entstehen und da wirklich viel daraus entstehen kann. Was zum Teil stimmt, weil, glaube ich, sehr viel Innovationen entstehen kann. Ne? Und gerade Afrika ist extrem innovativ, was das digitale Umfeld angeht. In den eigenen Beschränkungen, das gibt, dass zum Beispiel das meiste Zeug mobil sein muss. Ne? Weil die Leute, wie die Leute aufs Internet zugreifen, ist nicht mit dem Computer daheim oder nicht mit dem Tablet. Ne? Die haben maximal ein Feature-Phone. Ne? Und da entsteht sehr viel Innovatives, das auf einem ganz anderen Level ist und ganz andere Probleme hat als das klassische Silicon Valley Startup, wo es darum geht, hey, wie kommt mein Einkauf zu mir nach Hause, ohne dass ich mich bewegen muss, und wie kriege ich die beste Putzkraft und was weiß ich für erste, richtige Silicon Valley Probleme im Silicon Valley mit Startups gelöst werden. Also die Apps kann man nicht portieren. Die Apps kann man wahrscheinlich sehr schwer portieren, ja. Aber es ist ganz wichtig, dass dort diese Orte entstehen und dass dort diese Innovation auch entsteht und dass sich Leute anfangen oder Leute die Möglichkeit bekommen, sich mit Problemen beschäftigen, die es gibt in ihrem Umfeld. Leute zum Beispiel in Ghana, die sich dann beschäftigen damit, hey, wie schauen eigentlich die Ölverträge aus zwischen unserer Regierung und den Firmen, die jetzt da kommen? Ghana hat vor ein paar Jahren, wurde dort Öl entdeckt und es war natürlich riesen Ansturm drauf. Und die Verträge, die ausgehandelt worden sind von der Regierung mit diesen Ölfirmen, sind alle wirklich, wirklich grottenschlecht, wo sehr wenig Geld eigentlich für das Land rausschaut und sehr wenig Geld für die Gemeinden rausschaut. Und wenn diese Daten genügend offen sind, bietet das die Möglichkeit, Journalisten und Bürgerinnen und Bürgern dann wirklich nachzuschauen und zu sagen, ja, hör zu, da rennt was falsch. Mhm. Wir haben die ganzen Nachteile, aber haben eigentlich nichts davon. Und das Lustige an dieser Geschichte ist, dass die Weltbank selbst eine Institution hat, ist die Tonnen an Daten hat. Ja, wir haben Daten seit den 60er Jahren, haben die ökonomische Daten und andere Daten von sämtlichen Ländern der Welt. Das ist eine riesen Datenbank und hatten die eigentlich immer unter sehr seltsamen Lizenzen zur Verfügung. Also man konnte immer ein bisschen anschauen auf der Webseite, konnte auch runterladen, aber man durfte nichts damit machen, außer es waren Forschungsprojekte oder Privatinteressen. Und das ist natürlich eine Situation, die wirklich schlecht ist für solche Datenbanken, weil ich nicht einfach sagen kann, okay, ich nehme das und ich mache da was damit und ich veröffentliche, was ich damit gemacht habe. Und ich veröffentliche einen Vergleich von den Ländern in meinem Umfeld über diese Jahre, wie sie sich wirtschaftlich entwickelt haben. Und vergleiche die mit anderen Ländern und vergleiche die mit der ganzen Zone und so weiter. Und irgendwann mal sind die halt getreten worden, wirklich öffentlich, von Hans Rosling, einem der größten Datenvisualisierungen und der dafür eintritt eigentlich, dass Daten dazu verwendet werden, um die Welt zu verstehen um uns herum. Mhm. Weil sehr viele Irrtümer eigentlich darüber aufgeklärt werden können. Und haben dann beschlossen, okay, ja, sie müssen jetzt halt doch irgendwas tun und haben dann die ganzen Daten geöffnet. Und das ist eines der wirklich interessantesten Open Data Portalen, die ich kenne, ist das von der Weltbank. Und mittlerweile ist es so, dass dadurch, dass sie diese Daten veröffentlicht haben, die deutlich mehr Besucher haben auf ihrer Webseite und ein deutlich besseres Image haben, weil die Leute sich halt für die Welt interessieren, die gehen dann halt zur Weltbank und schauen, was haben die mal über dieses Land. Und das war früher einfach versteckt und das war früher einfach unwichtig und das war früher ein Teil, der nicht da ist. Und auf einmal haben die erkannt, dass das einen Wert hat. Und ich glaube, darum sind die auch so überzeugt davon, dass wir machen das jetzt überall und wir putten da jetzt überall Geld rein, damit der Open Data passiert. Von Hans Rosling gibt es auch ein paar schöne TED-Talks. Da kann man vielleicht noch was verlinken davon. Mhm. Das war ganz nett gemacht. So, zum Anschauen. Ich glaube, wenn man einen oder zwei sieht, dann reicht das, ja. weil das immer eine sehr, sehr ähnliche Story ist. Was ich aber schön finde an ihm, ist, dass er immer gängige Verständnisbilder der Welt oder gängige Missverständnisse dann aufklärt mit Daten. Ne? Und das ist sehr oft, dass wir ein Bild von der Welt haben, das gar nicht der Welt entspricht. Ja. Genauso Fragen wie, wenn wir hatten das letzten bei einer Ding mit der School of Data, bei einem Event mit der School of Data, wir haben uns mit Übergewicht beschäftigt. Ja. Wo leben die meisten übergewichtigen Menschen auf der Welt? Und wenn du so einen Standard-Europäer sagst, die zeigen dir immer mit dem Finger auf die USA. Das stimmt schon, da gibt es sehr viele Menschen, die übergewichtig sind. Aber prozentuell die meisten übergewichtigen Menschen auf der Welt leben auf Pazifikinseln, auf kleinen. Das ist ganz interessant. Warum? Ja? Und das Interessante ist, diese Pazifikinseln haben halt relativ wenig Landwirtschaft und da kommen relativ, oder die Ernährung ist in Großteilen mit schon irgendwie industriell verarbeiteten Lebensmitteln. Mhm. Und dadurch, und das ist was ganz Interessantes, dass eigentlich so im Bewusstsein der Bevölkerung da ist, industrielle Lebensmittel sind halt nicht gleichwertig mit dem, was ich selber koche. Und das finde ich eigentlich was ganz Interessantes, dass das für uns so ein No-Brainer ist, also die Oma würde niemals sagen, kauf da halt ein Tiefkühlzeugs und hau das in die Mikrowelle. Aber dass das halt Länder gibt, die davon abhängig sind und dadurch halt sehr viel Übergewicht haben, ist eine ganz interessante. Wo wir wieder bei der Frage nach Openness sind. Ja. So Kochrezepte sind ja eines der wenigen Dinge, die nicht urheberrechtlich geschützt sind. Ja. Also ich kann mir ein Kochrezept nicht schützen lassen. Das heißt, Kochrezepte sind Open per Default, interessant. Gibt andere Bereiche, wo das auch so ist, wie zum Beispiel Mode. Mhm. Schnittmuster sind nicht schützenswert, offensichtlich. Okay. Das ist der Grund, warum Labels immer wieder ihre großen Marken draufpicken. Ja. Oder so Handtaschenhersteller überall ihr Dings draufkleistern, einfach weil die Marke, das Logo kann ich markenrechtlich schützen. Die Form und das Aussehen und die Materialien, die kann ich alle gar nicht wirklich nicht wirksam schützen. Und es gibt noch immer Leute, die damit Geld verdienen. Und es gibt noch immer Leute, die damit Geld verdienen. Und es passiert noch immer Innovation und es passiert sehr viel Innovation. Das ist das Interessante. Und sehr, sehr viel von der Innovation ist auch sehr viel, was am Massenmarkt kommt. Sind Kopien von Dingen, die Design Studios gemacht haben. Mhm. Es gibt ganze große kommerzielle Ketten, die nichts anderes tun, als sich umschauen, was machen die großen Designer und machen wir doch was Ähnliches und machen das möglichst schnell für den Massenmarkt. Und das ist ganz interessant, dass das funktioniert. Und bis vor kurzem war das auch für niemanden ein Problem, bis das eine Kette sehr, sehr dreist betrieben hat und dann ist die ganze Diskussion mal aufgebrochen. Aber ich glaube, das sind ganz interessante Punkte. Was ist denn eigentlich mal open per default? Ja? Was ist denn Dinge, die eigentlich in unseren Kulturkreisen nicht geschützt werden? Was ganz interessant dabei ist, ist, dass das klassischerweise Dinge sind, die Frauen zugerechnet werden. Ja? Sachen wie Nähen, Sachen wie Kochen. Ja? Mhm. So klassisch, in diesem klassischen Geschlechterstereotyp sind das Dinge, die Frauen machen. Ganz interessant. Gibt es einen Grund dafür? Also ich kenne den Grund nicht. Ja. Mhm. Es wirkt ein bisschen absurd, dass das Kochrezepte, vor allem, also dass Zutatenlisten nicht geschützt werden können, das kann ich noch verstehen, aber dass die Anleitung selbst, die ja durchaus kreativ sein kann, nicht geschützt werden kann, ist irgendwie, dass das seltsam wirkt. Aber das ist durchaus was Interessantes. Dass selber kochen ist was von dem am meisten open Dinge, die man tun kann. Weil ich habe mit dem, bei den Dingen, die ich im Supermarkt kaufe oder die ich am Markt kaufe, habe ich ja all diese drei Freiheiten. Ich kann die Tomate kaufen, ich kann sie verwenden und mit anderen Dingen kombinieren und meinen Bedürfnissen anpassen. Und ich kann das Ding, das dann am Ende rauskommt, weiter verteilen und sogar weiterverkaufen. Hm. Ja. Ja. Hast du noch? Ich hätte noch ein paar zu open. Ein paar zu open. Allgemein. Allgemein. Ja, so, ich finde, auch für mich eine eigentlich immer die spannendste Frage ist die politische Frage. Und Open hat doch sehr, sehr viele, also jeder Bereich für sich wieder speziell, aber an sich ist es sehr oft auch eine politische Komponente. Wir haben es jetzt schon angesprochen, bei Open Access ist ja zum Beispiel also globale Perspektive draufgelegt, dieser globale Wissenstransfer, weil natürlich wird dann das Wissen zwar von österreichischen Universitäten bezahlt, generiert, aber es ist dann eben zugänglich für alle Menschen auf der Welt. Und dahinter ist ja eigentlich so eine schöne Idee der fortschreitenden Demokratisierung und der gleichen Möglichkeiten für alle in einer Wissensgesellschaft gesehen. Siehst du das auch so, dass es in die Richtung gehen wird, oder wird Zugang zu den, also die Möglichkeiten, diese Wissenschaft zu nutzen, ist und braucht doch noch andere Rahmenbedingungen, als wir einfach nur, dass man das Paper runterladen kann und lesen kann, dass man die Datenanalysen betreibt, braucht eben auch Erziehung, Bildung, Kenntnisse mit Computer und so weiter. Ich glaube, du sprichst da was ganz Interessantes an und was ganz Wichtiges an. Und ich würde das nicht nur auf Wissenschaft beschränken, sondern ich würde allgemein mal sagen, Zugang zu Wissen. Zugang zu Wissen in einer Gesellschaft, die sich immer mehr als Wissens- und Informationsgesellschaft versteht. Es gibt ganz interessante Science-Fiction-Dystopien, wo es eigentlich darum geht, dass das einzige Gut, das gehandelt werden kann oder das noch gehandelt wird, ist Information. Und die Frage ist, ob wir uns wirklich dahin begeben wollen und ob wir in Zukunft in einer Gesellschaft leben wollen, in der Innovation so quasi zur Ware wird und Information zur Ware wird und Wissen zur Ware wird und sehr, sehr wenige privilegierte Menschen sehr viel Wissen bei sich anhäufen können. Oder ob wir doch in die Richtung gehen wollen, wie das ein allgemeines Schulsystem will, dass das Wissen und Bildung für alle Menschen zur Verfügung steht. Mhm. Natürlich, hängt da sehr viel an sozialen Grundbedingungen. Ja. Und hängt sehr viel an Grundbedingungen in der Gesellschaft. Aber prinzipiell glaube ich, dass eine Gesellschaft, wo es freien Zugang zu Wissen gibt, eine demokratische Gesellschaft wird und eine gleichwertigere Gesellschaft, also nicht gleichere, sondern gleichwertigere Gesellschaft, mit weniger auseinanderklaffenden Privilegien und weniger auseinanderklaffenden Kapital als Gesellschaften, wo das eben nicht der Fall ist, wo Zugang zu Wissen beschränkt wird und wo Zugang zu Wissen nur für die Menschen besteht, die eh schon sehr viel haben. Wir leben sehr praktisch in einer Welt, die ziemlich so ist. Also die Tatsache, dass ich das machen kann, was ich mache, liegt daran, dass ich eigentlich relativ privilegiert bin. Ich bin ein weißer Mann, meine Großeltern haben irgendwann mal eine Wohnung gekauft, wo ich jetzt wohnen kann, die billig ist und so weiter. Also ich habe eine Menge Privilegien, die mir eigentlich erlauben, zu studieren und dann mich mit Wissenschaft zu beschäftigen und die mich nicht dazu zwingen, mit 15 meine Arbeitskraft zu verkaufen. Das heißt, das ist ja eigentlich schon so. Und wir sollten eigentlich schauen, dass das nicht schlimmer wird dadurch, dass wir Wissen und Informationen wie Ware behandeln und wie Kapital behandeln und wie Eigentum behandeln. Sondern wir sollten schauen, dass das im Gegenteil besser wird, dass Leute, die sich gezwungen sehen, mit 15 anzufangen zu arbeiten, trotzdem sich Wissen aneignen können. Und ich glaube, wir bewegen uns in diese Richtung, also mit den ganzen offenen Kursprogrammen, wie zum Beispiel den Massive Open Online Courses. Da ist auch wieder ein Ding, das Open heißt und nicht unbedingt Open ist. Da gibt's auch die Möglichkeit für diese Leute, sich am Abend zu Hause Wissen von Universitätsqualität anzueignen. Zu verschiedensten Themen. Und das ist, glaube ich, etwas, das irgendwann mal die Gesellschaft sehr verändern wird, weil es nicht mehr dann darum gehen wird, dass ich auf einer Elite-Universität war oder auf dieser und dieser Universität und das in meinem Ausbildungsding ist, sondern dass ich sagen kann, okay, das sind die Dinge, die ich kann und das sind die Dinge, die ich weiß. Und dass ich glaube, dass das längerfristig zu einer Umverteilung führen muss oder wird. Ja, das Spannende ist ja, es ist ja, Wissen ist ja eigentlich eine Grundvoraussetzung für drei essentielle Bereiche, also eben Demokratie haben wir gerade gesprochen, ist ein Wissen Grundvoraussetzung, um am demokratischen Diskurs teilzunehmen. Auf der anderen Seite, Marktwirtschaft geht davon aus, das Modell, dass alle gleichen Zugang zu Wissen haben und zu Information. Nein, Zugang zur vollen Information. Genau. Da gibt's ja dieses Wunder, war das Krugman oder Stiglitz? Irgendjemand hat einen Nobelpreis dafür bekommen, um zu zeigen, dass das eben nicht der Fall ist und dass der Markt, gewisse Märkte drum funktionieren, weil nicht voller Zugang zu Wissen ist. Also eigentlich, und um das ging es in dem Paper, der Mensch hat gezeigt, dass Gebrauchtautohändler lügen bei den Gebrauchtautos und so mehr Geld machen, indem sie dir nicht sagen, wie viele Unfälle der Wagen hatte davor, als wenn sie es dir sagen würden. Mhm. Und das ging es eigentlich in dieser Studie. Ich finde das ganz toll, dass man für sowas, ist ja kein Nobelpreis, aber dass man für sowas sehr, sehr viel Geld kriegt und einen Preis, wenn man das zeigt in der Ökonomie, dass dieses Bild von freiem Zugang oder Zugang zu allen Informationen nicht ist. Aber das stimmt schon. Ich glaube, wenn wir wollen, dass Märkte nach dieser Idee funktionieren, dann brauche ich möglichst viel Information. Inwieweit die Theorie dann mit der Wirklichkeit übereinstimmt, ist ja eh wieder eine andere Geschichte. Wir sehen es ja eh, dass es nicht immer so ist. Ich glaube, es wird niemand iPhones kaufen, wenn der komplettes Wissen bestände über woher sämtliche Bauteile kommen und wie die Produktionsbedingungen sind und wie viele Externalitäten da eigentlich dranhängen. Also wie viel zusätzlicher Schaden da entsteht dadurch, dass ich ein Gerät für 600 Euro kaufe. Und wenn man das alles eigentlich integrieren würde, Nein, die Umweltzerstörung, die entsteht durch die Minen, die, wenn gerade im Fall von Kultan die Bürgerkriege, die darum geführt werden, da Zugriffe auf diese Minen zu bekommen und so weiter. Wenn man das alles irgendwie so integrieren würde, wäre das sowieso unleistbar. Also das wäre ein Weg, das ganze Wissen zu bündeln, wäre das einfach finanziell irgendwie reinzupacken. Und dann wird das Ding nicht mehr 600 Euro kosten, wenn es neu rauskommt, sondern das 10-, das 20-fache davon. Und ich glaube, das wäre was, das wird unsere Wirtschaft, wie sie im Moment funktioniert, basiert ja im Wesentlichen darauf, dass es ein Informationsdefizit der KonsumentInnen gibt. Ja. Also ich glaube, dass drum ist dieser Zugang zu Informationen ein wichtiger Punkt, weil es dieses Informationsdefizit der KonsumentInnen verringern kann. Wenn ich auf einmal weiß, was wo passiert mit Bergbau, mit Öl, mit Produktionsbedingungen und so weiter, kann ich viel bewusstere Entscheidungen treffen und mich fragen, ist es mir wert, dieses Ding zu haben, von dem ich weiß, dass es so ist? Gibt es Alternativen dazu? Will ich vielleicht doch schauen, dass ich mein Gemüse lokal kaufe, nicht im Supermarkt, wo es von weiß ich woher kommt und wo ich weiß, okay, die Arbeitsbedingungen dort sind nicht wirklich toll. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dieses Informationsdefizit auszugleichen, dadurch, dass man freien Zugang zu diesen Informationen schafft. Du hast jetzt einen perfekten Übergang, Weiterleitung gemacht zum dritten Punkt, weil ich lese gerade vom Hans Jonas Prinzip Verantwortung, also ethisches Handeln in der modernen Gesellschaft. Und das ist eben dann der dritte Punkt, dass Wissen auch laut ihm Grundvoraussetzung ist, um ethisch zu handeln. Was früher, wie es die technologischen Möglichkeiten unserer modernen Gesellschaft noch nicht gegeben hat, kein Problem war, weil jede Interaktion zeitnah und raumnah war, aber jetzt muss man über Generationen denken. Also die ganze Thematik Nachhaltigkeit braucht ja auch wieder Wissen als Grundvoraussetzung. Ich weiß nicht, was er da als früher bezeichnen will, die Welt im Polis, Griechenland bis Industrialisierung. Also die Welt im 19. Jahrhundert war ja bekanntlich sehr viel globalisierter als die Welt jetzt. Einfach dadurch, dass sehr viele Kolonien existiert haben und sehr viel Menschen quer in der Welt herumgereist sind wegen den Kolonien. Und heutzutage ist das gar nicht mehr der einzige mögliche oder der größte Teil, der herumreist. Es ist ja viel mehr Tourismus und nicht wirklich was Bleibendes und nicht wirklich ein Engagement mit lokaler Bevölkerung. Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Punkt, dass die Welt und unser ethisches Verständnis auch sehr viel komplexer geworden ist. Ja, weil unser ethisches Verständnis von einem sehr stark religiös-mystischen System, wo es ganz klare Regeln gibt, wenn wir dann denken, was Grundlage ist von den ganzen semitischen Religionen, also dem Judentum und Christentum, wo es dann diese 10 Gebote gibt, du sollst das nicht und du sollst das nicht und an das musst du dich halten und wenn du das nicht tust, kommst du in die Hölle. Also ein ganz einfaches Regelsystem und sagen, so verhältst du dich oder gib den 10. Anteil von dem, was du verdienst, an Arme, weil sonst ist Allah angefressen auf dich. Das sind ganz einfache Systeme, wie ich meine Ethik aufbauen kann. Und dann gibt es auf einmal so einen freaky Kant, der daherkommt und sagt, hey, ja, eigentlich bist du dafür verantwortlich und deine Aufgabe ist es, immer so zu handeln, als könnte deine Handlung in allgemeines Gesetz gegossen werden. Kategorische Imperativ. Der kategorische Imperativ, ja. Auf einmal kommt so ein Freak daher und sagt das. Also unser ethisches Bild ist sehr viel einfacher, ist sehr viel komplexer geworden, zumindest ja. in der modernen Welt, wo es dann darum geht, hey, ich bin selbst für meine Handeln verantwortlich. Es gibt da nicht so klare Richtlinien. Und wie soll ich denn handeln? Ja? Wie muss ich denn handeln? Ist es jetzt richtig, mir ein paar Schuhe für 500 Euro zu kaufen? Oder kaufe ich mir lieber ein paar Schuhe für 50 Euro und spende 450 Euro an eine wohltätige Organisation? Das ist eine unglaublich schwere Frage. Ja? Und um mehr Wissen zu schaffen, glaube ich, und das war schon vorher der Punkt, das ist, glaube ich, auch dein Punkt, ermöglicht uns sicher mehr, ethisch zu handeln. Oder einen besseren Zugang zu Wissen zu haben. Und da gibt's gibt es einige Projekte, die das halt versuchen. Das versuchen, ein Produkt im Supermarkt zu machen. Also ich gehe hin, ich scanne den Barcode und das Ding sagt mir dann, hey, hör zu, das ist nicht so cool, aber du kannst kaufen das. Und das ist eine bisschen bessere Alternative, weil da zumindest Pensionen gezahlt werden oder zumindest Mindestlöhne bezahlt werden und die Leute nicht zu Tode gefoltert werden oder sich was. Also ich glaube, Zugang zu Informationen und Zugang zu Wissen, da ist ein wesentlicher Punkt. Und ich glaube, das siehst du da ganz richtig. Mein Zugang war ja auch aus einer sehr ähnlichen Richtung. Also zu Beginn war ja auch über Gemeingut-Debatte, zu der Wirtschaftskrise habe ich immer mit Creative Commons dann auch dem Gemeingut im digitalen Zeitalter sozusagen beschäftigt. Aber dann so richtig unausweichlich ist für mich geworden, ich studiere Umweltsystemwissenschaften, Geografie. Und es ist ein sehr, sehr interdisziplinäres Studium, wo eine sehr, sehr systemisch netzwerkartige Sicht auf die Wirklichkeit stattfindet und für mich es gar nicht mehr ohne eine offene Kommunikation oder eine offene Art Kultur funktionieren kann, weil ich muss mit Geografinnen, mit Wirtschaftlerinnen, mit Mathematikerinnen, Statistikerinnen zusammenarbeiten und es geht einfach vielfaches schneller und meiner Meinung nach ist es auch wirklich das Einzige, wie das wirklich qualitativ funktionieren kann, dass einfach die Leute ihr Wissen, das notwendig ist, offen kommunizieren und dann jede Person Zugriff hat drauf. Und ich glaube, du sprichst das Wichtiges ein, dass im Moment und das eben, was auch durch die Aufklärung und die darauffolgenden Erkenntnisse, was dann auch in Poststrukturalismus und diese Netzwerksicht auf Gesellschaft auch ausgepurzelt ist, wo es eben nicht mehr dieses klare Gut, Böse, richtig, falsch gibt, sondern es sich sehr in einem dynamisch komplexen Verlauf stattfindet, braucht es, glaube ich, noch viel, viel mehr als jemals zuvor. Das glaube ich, also das spricht auch Jonas im Prinzip dadurch an, dass es eben geändert hat, dass wir jetzt verstehen, was unsere Auswirkungen sind in 100 Jahre mit Klimawandel zum Beispiel. Das ist eines der größten Themen dahingehend. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt in den Wissenschaften. Und leider finden zumindest in Österreich, aber auch an anderen Orten, Wissenschaften auch sehr, sehr stark in isolierten Silos statt. Forschungsergebnisse werden meistens erst geteilt, wenn sie eine gewisse Reife haben und dann auch nicht die direkten Resultate, sondern nur irgendwie ein Aggregat davon und nur irgendwie eine Zusammenfassung davon. Und es ist ganz schwierig, an die Originaldaten zu kommen. Und meistens werden die nur mit Leuten geteilt, wenn da wirklich tiefe Kooperationen zwischen den Arbeitsgruppen sind. Ja. Also ich kenne sehr wenige Arbeitsgruppen, die wirklich kooperieren auf einem Level, wo sie sagen, wir teilen alles, was bei uns rauskommt, und ihr teilt alles, was bei euch rauskommt. Und wir teilen das untereinander und ihr könnt da gern drauf schauen. Ne? Ich hatte das Glück, dass ich in einer Arbeitsgruppe war in den USA, die ein bisschen so gearbeitet hat mit den Kooperationspartnern. Aber nicht mit allen Kooperationspartnern ist es möglich. Ja? Wenn in der Wissenschaft das noch sehr, sehr stark diese Idee gibt das ist meine persönliche Idee und da habe ich irgendwie ein Recht darauf und da habe ich irgendwie einen Anspruch darauf und darum gebe ich dir nicht alles, weil du könntest mich ja hintergehen und das irgendwie publizieren hinter meinem Rücken und sagen, das kommt von dir. Da kommt dann die kulturelle Komponente rein und das ist für mich dann das Schwierigste, irgendwie das so begreiflich zu machen, wie schön das Leben ist in einer offenen Umgangsart. Also das ist jetzt geht's nicht nur um Daten oder um Publikationen, sondern einfach auch eher so Freiräume wie Spektral zum Beispiel betreiben, aber einfach auf Leute zuzugehen in einer offenen Art und Weise. Und da gibt's einfach wirklich Offenheit braucht ein gewissen Optimismus, ein gewisses Grundvertrauen, braucht vielleicht letzten Endes dahinter ein gewisses Weltbild oder Menschenbild und wenn ich dann argumentiere, merke sehr oft, die Person kommt eher aus einem verängstigten Denken heraus oder aus einem, ja. aus einem negativen, der Mensch ist böse und er missbraucht meine Daten, er fälscht Statistiken damit. Der große kapitalistische Konzern nutzt das aus, wenn man dann darauf hinweist, dass das alles jetzt auch schon möglich ist, auch wenn es geschlossen ist, dass man Sachen missbraucht. Also das ist ja eines der Hauptargumente von Menschen, wie zum Beispiel der Statistik von so einem statistischen Bundesämtern sehr oft, also Statistik Austria und so, dass die sagen, hey, unsere Hauptbefürchtung, unsere Daten einfach offen herzugeben, ist, dass jemand die Daten missbraucht. Und die Frage, die sich mir dann stellt, ist, wie soll ich die Daten überhaupt missbrauchen? Ja. Die Daten, wenn sie gut sind, sagen mir, wie die Welt da draußen ungefähr ausschaut. Ja. Was für ein Missbrauch ist? Ist Missbrauch sowas wie die zwei Ökonomen, deren Namen ich jetzt nicht kenne, die dann irgendwie in ihrer Berechnung von wie sich Staatsdefizit auf Wachstum ausrechnen, irgendwelche Länder dann einfach auslassen und Perioden auslassen und dann noch falsch im Excel Summen bilden oder Mittelwerte bilden? Ist das Missbrauch? Das ist eigentlich Lügen. Was ist Missbrauch? Ja. Was ist Missbrauch von Daten? Wie kann ich die Haltestellen von Bussen in einer Stadt, wie kann ich diese Daten missbrauchen? Ich habe einen wunderschönen Missbrauch von Stationsdaten jetzt gesehen in New York, wo sie Stationsdaten missbrauchen zusammen mit Daten vom Census, wo es um Einkommen geht und man sehen kann, wie hoch die Einkommensunterschiede auf den einzelnen U-Bahn-Linien ist. Mhm. Also gibt's dann statt einen Fahrplan der U-Bahn-Linie, wo du von A nach B kommst, siehst du dann, okay, wie hoch ist das durchschnittliche Haushaltseinkommen an welcher Station? Und das sind oft wirklich eklatante Unterschiede auf dieser ganzen U-Bahn-Linie. Also eine U-Bahn-Linie, die von Manhattan nach Brooklyn fährt, die hat schon ihre Unterschiede von einem Faktor 10 oder einem Faktor 100 im Durchschnittseinkommen. Ich finde es dann auch irgendwie problematisch, wenn man mit so Extrembeispielen die ganzen Möglichkeiten versucht wegzuargumentieren. Also irgendwie so, es könnte ja irgendwer ganz was Böses machen, als ob Menschen das heute nicht tun könnten ohne Open Knowledge, aber dann denkt man die Möglichkeiten mal nicht mit und sagt irgendwie, ja, man könnte Böses damit tun. Und automatisch ist das Ganze nicht gut, wenn man den Weg geht. Das ist beim Zug, also bei der Dampfantriebstechnologie so gemacht worden. Es ist bei Büchern genauso stattgefunden. Und es sagt ja auch niemand, dass Open Knowledge den Weltfrieden bringt in 10 Jahren. Ich glaube, dass es durchaus Leute gibt, die das erwarten. Ja. Und ich glaube, das ist was ganz Gutes, das irgendwie auch noch zu erwähnen, dass es gibt leider Leute, die rausgehen in die Welt und sagen, hey, wenn ihr nur Open Government Data macht und nur Transparenz macht, dann sind alle Probleme gelöst und wir leben in einer glücklichen Welt, in der sich alle lieb haben und in der überall Demokratien sind und überall florierende Wirtschaftssysteme. Das allein wird es einfach nicht tun. Nein. Das ist wie jedes Wundermittel, das verkauft wird, wenn jemand kommt und euch Openness als Wundermittel verkaufen will. Glaubt den Menschen einfach mal nicht. Es ist ein Weg, Dinge zu tun, und ich glaube, es ist ein guter Weg, Dinge zu tun. Aber es ist kein Anhaltmittel. Ja, und ich glaube, das ist was ganz Wichtiges, das zu sagen. Es wird nicht passieren, dass die zukünftigen Korruptionsfälle Open Data gemacht werden. Also, wenn man anschaut, was in Österreich die letzten 10 Jahre budgetär und an Korruption betrieben worden ist, das wäre wahrscheinlich nicht in den Open Data Katalog reingekommen. Naja, auch wenn es reingekommen wäre, das Parlament veröffentlicht ja alles, was es tut. Das ist ja dazu verpflichtet. Aber jeder, der sich in Österreich die Parlamentswebseite mal anschaut, wird sehr schnell draufkommen, dass das wirklich, wirklich mühsam ist, da irgendwas nachvollziehen, was dort passiert. Also es gibt ja irgendwie Veröffentlichen und Veröffentlichen. Ich kann ja sagen, die Baupläne sind aber ausgehängt. Öffentlich und dann, ja, aber im Keller und das Licht war hin und die Leiter war weg. Aber trotzdem waren sie öffentlich ausgehängt. Ja. Und du kannst dich jetzt nicht beschweren. Wir haben das ja alles veröffentlicht, all diese Entschlüsse, aber trotzdem war es irgendwo im hinterletzten Eck und es war irgendwo weg. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, zu sagen, okay, Open heißt nicht nur, oder es heißt nicht nur, das zu veröffentlichen, sondern das wirklich auch zugänglich zu machen, das wirklich auch einfach zugänglich zu machen, das wirklich auch verständlich zu machen. Nicht jeder ist ein unglaublicher Nerd, der sich gern mit parlamentarischen Prozessen beschäftigt und weiß, wie genau jetzt ein Gesetz gemacht wird oder sich damit beschäftigen will, nur weil er sich für ein, oder sie sich gerade für ein Thema beschäftigt. Wo zumindest also die sind, könnten, wenn es offengelegt genau, wird. Genau, die sind, können eh schon. Und das Interessante ist, es gibt ja zum Beispiel den offenen Haushalt in Deutschland, die allerersten Anfragen, die gekommen sind, und dieses Projekt, nachdem das Budget offen da war, waren die Anfragen von politischen Parteien, einfach weil die diese Information nicht hatten davor. Mhm. Weil das einfach so schwierig zu bekommen, die Information war, obwohl das Budget immer publiziert wurde, war das so schwer, einen Überblick darüber zu kriegen, dass die allerersten Anfragen dann von politischen Parteien waren. Weil die zum allerersten Mal eine wirkliche Übersicht hatten über das Budget. Und das ist was, das ganz interessant ist, dass wenn man sich die Verwaltung so anschaut, ist, dass sehr viele der Probleme, die wir haben, dadurch zustande kommen, dass Daten nicht wirklich sinnvoll auch mit Informationen umgegangen wird und mit Daten umgegangen wird. Dass es keine gemeinsamen Standards gibt. Und was Open Government Data ein bisschen forciert, ist dieses sinnvoll damit umgehen. Und auch wenn ich das dann veröffentliche und ich habe da selber nicht drauf geschaut, kann es sein, dass dann Leute auf was draufkommen. In England war das zum Beispiel so gerade beim Budget, dass die draufgekommen sind, dass zwei Ministerien, die eigentlich ähnliche Zahlen an Mitarbeitern hatten, ganz unterschiedlich viel gezahlt haben für Handyrechnungen. Mhm. Sind dann drauf gekommen, okay, die anderen haben einfach einen besseren Vertrag verhandelt bei einem anderen Provider und haben den Provider gewechselt und so 10.000 Pfund gespart im Jahr. Was irre ist, was Geld ist, weil die Regierungen ja bekanntlich irgendwie gerade im Moment sehr, sehr auf dem Spartrip sind, das Geld ist, das man dann durchaus woanders brauchen kann. Also ich habe lieber meine Regierung gibt irgendwie 10.000 Pfund aus für Bildung, was nicht viel ausmacht. So im großen Bild oder 10.000 Euro für Bildung aus, als sie geben dann 10.000 Euro mehr aus für Handyverträge. Hm. Was ist dein Eindruck zum aktuellen Stand von dieser ganzen Open-Bewegung, diesem ganzen Open-Prozess? Wie sieht's da in Österreich aus? Oder wo sieht's besonders gut aus? In welchen Ländern? Wo muss nachgebessert werden? Was ist da dein Eindruck? Interessanterweise ist so Großbritannien und die USA sehr, sehr führend in dem, gerade was öffentliche Daten angeht. Aber es tut sich extrem viel in der Bewegung und es ist ganz schwer zu sagen, was passiert. Also was wir einfach sehen, ist, dass das so an Bewegung gewonnen hat und so an Bewegung noch immer gewinnt, dass eigentlich sich überall auf der Welt was tut. Und das ist das Spannende daran. Das ist gerade eine Bewegung, die sehr viel Dynamik hat und in der sehr viel passiert. Und in der, glaube ich, sehr viel passieren kann. Also es ist überall gibt es Leute, die sich anfangen damit zu beschäftigen und mehr Leute, mehr und mehr Regierungen sagen, okay, wir wollen das wirklich machen und mehr Leute erkennen, okay, das ist was, das uns eigentlich Benefit bringt. Und es gibt Forschungsprojekte, die anfangen, Open Science zu machen. Und es gibt Forschungsprojekte, die sagen, okay, ich gebe meine Ergebnisse als Open Data her und meine die ganzen Rohdaten und da kriegst du sie. Und das ist was unglaublich Faszinierendes, das passiert. Und es ist ganz schwer zu sagen, wo wir sein werden in einem Jahr oder in 3 Jahren, weil so viel passiert ist in den letzten 3 Jahren. Also vor 3 Jahren war in Österreich in diesen Belangen eigentlich noch sehr wenig los. Das allererste Open Data und Open Government Meetup war vor 3 Jahren in Österreich und da sind die Leute gekommen mit Wunschlisten, hey, wir hätten das gerne. Mittlerweile sind 3 von den 10 Punkten verwirklicht. Mhm. Und das ist für politische Systeme ein relativ schneller Prozess ist. Ja. Also es ist da sehr viel Bewegung drinnen, es gibt überall in den Verwaltungen und es gibt überall in den Regierungen Leute, die davon überzeugt sind, dass das was ist, dass, ähm, Das heißt, und das passiert. Es gibt Leute, die auf Universitäten kommen und sagen, hey, so wie du, Steffen, die sagen, hey, eigentlich stelle ich mir Wissenschaft so vor und Wissenschaft funktioniert einfach nicht. So können wir Wissenschaft nicht anders denken. Können wir Wissenschaft nicht wirklich offen denken. Und die da kommen immer mehr und ich glaube, das ist genauso wie Free and Open Source Software in den 90er Jahren noch ein ziemlich kleiner Bereich war und mittlerweile ihre abgehoben hat und ich weiß nicht, wie viele tausend Menschen da draußen gibt, die für die es ganz klar ist, dass wenn sie Code schreiben, dass das Free Software ist. Das hat einfach abgehoben und die Leute sind mittlerweile in einem Alter, in dem sie ihre eigenen Firmen gründen oder in dem sie irgendwo arbeiten und erfolgreich sind und dieses Gedankengut aber noch immer mit sich tragen. Und ich glaube, das wird da auch passieren, dass die Leute, die jünger sind, die oft einfachen Zugang dazu haben, aus verschiedenen Gründen, sich irgendwann mal durchsetzen werden auch. Sagen, okay, ja, ich habe dieses Ding und da kommen Daten raus oder ich habe dieses Ding, da kommen Informationen raus oder da wird irgendwas generiert. Machen wir das drauf, damit Leute was tun können. Das ist also nicht die Frage, ob das passiert, sondern wann es passiert. Ja. Im Prinzip. Ja. Also durchaus. Und ich glaube, wenn uns nicht irgendwelche großartigen internationalen Handelsabkommen da wirklich die Suppe vermiesen, hat das auch Zukunftspotenzial. Ich würde nur ganz gern nochmal ein größeres Bild reinholen. Wir haben noch, also für mich sind da so noch zwei große Fragen, die wir noch nicht angegangen sind. Wir sind jetzt sehr viel auf Open Source, Open Data gegangen. Du hast ja zu Beginn gesagt, für dich sind es vier Bereiche, eben Open Content, Open Hardware, Open Source und Open Infrastructure. Und auf der anderen Seite ist ja Open Knowledge auch an sich jetzt von den Themenbereichen her viel breiter. Also du hast das angesprochen, GLAM, diese Galerien, Bibliotheken, Archive und Museen, aber zum Beispiel auch Innovation, Open Economics finde ich zum Beispiel auch sehr spannend, gerade jetzt zu Zeiten von Wirtschaftskrisen und der demokratiepolitischen Relevanz, die Tradings haben, auf unser tägliches Leben, wenn man von marktkonformen Demokratien spricht. Was gehen wir als erstes an? Suchst du aus. Vielleicht eben mal so deine Openness-Definition wirklich auch außerhalb von Open Knowledge, jetzt wirklich auf Infrastructure, was das genau bedeutet, Infrastructure, Content, Hardware, Software. Also bei Infrastruktur geht's sehr, sehr stark darum, dass die Infrastruktur, die gebraucht wird, um zu kommunizieren, oder Infrastruktur gebraucht, die gebraucht wird, um Dinge zu tun, den Menschen gehört oder von den Menschen betrieben wird, die es brauchen. Also das ist diese klassische Idee, die hinter den Bürgernetzen und Community-Netzen, wie zum Beispiel Funkfeuer steht, wo es darum geht, dass wenn ich teilnehmen will am Internet zum Beispiel, dass ich ein Teil davon werde und wirklich ein vollständiger Teil davon werde und dass ich einen Teil davon kontrolliere und niemand da ist abseits meiner Community, die das irgendwie regulieren kann und das irgendwie dann auch abschalten kann und irgendwie limitieren kann, wie es ihnen lieb ist. Aber es ist auch, dass Open Source Software auf den Servern läuft zum Beispiel, oder? Ich glaube, das ist dann relativ selbstverständlich, weil du einfach nicht willst, dass du kommerzielle Lizenz zahlen musst. Und weil du die Möglichkeit haben willst, das weiterzuentwickeln, weil du die Möglichkeit haben willst, die Dinge anzupassen. Ne? Was ja da das große Glück war in dieser Community Wi-Fi-Szene war, dass 2003/2004 Linksys angefangen hat, Linux als Firmware zu verwenden für ihre WLAN-Router, also für ihre WLAN-Geräte. Und ein deutscher Hacker hat dann beschlossen, er verklagte jetzt einfach mal, dass die Firmware rausgeben müssen, weil er hat da Teile vom Linux-Kernel geschrieben. Und da gibt's die Lizenz, ja, und die sagt, wenn du da Änderungen machst, dann musst du die Änderungen eigentlich veröffentlichen unter der gleichen Bedingung, und er ist ziemlich sicher, die haben da ein paar Änderungen gemacht. und habe die dann einfach mal angefangen zu verklagen in Deutschland. Die haben dann ziemlich schnell Angst bekommen und haben gesagt, okay, wir stellen euch das zur Verfügung und wir stellen euch auch die Werkzeuge zur Verfügung, diese Firmware zu bauen. Was dazu geführt hat, dass einfach in Kürze unglaublich viel verschiedene Versionen von Firmware zur Verfügung waren und es möglich war, eigene Firmware zu machen für Community-Netzwerke, die dann auch die richtigen Softwarekomponenten drauf haben, damit ein Community-Netz überhaupt funktionieren kann. War das die Geburtsstunde sozusagen von OpenWRT? Das war die Geburtsstunde von OpenWRT, ja. Okay. Das sind wir verlinkt. Das war dieses GPL-Violations, oder? Genau, das war GPL-Violations, ja, genau. Und Harald Welte, der, genau, ja. Der sehr viel, sehr aktiv war und der sehr, sehr viel bewegt hat eigentlich, weil sonst, glaube ich, also Harald Welte hat dann irgendwann mal angefangen, sich damit zu beschäftigen, wie kann ich in binären, also in fertig kompilierten Programmen rausfinden, ob da vielleicht Code von mir drinnen ist. Mhm. Und hat dann eine Serie an Werkzeugen entwickelt, um das zu machen. Und ist dann draufgekommen, hier in diesen Firmware-Images, da ist Code von mir drin. Okay. Das läuft auf Linux. Und da gibt's aber die Lizenz dafür. Und ich gehe jetzt mal und mach wirklich ernst. Und das ist was Tolles, dass das eigentlich funktioniert, dass es das eigentlich so gut funktioniert hat und so gut, einen so guten Turnout war. Und für die Community-Netzwerke war das wirklich eigentlich einer der Punkte, die das Blatt völlig gewendet hat und die eigentlich sehr viele Dinge möglich gemacht haben, die vorher nicht möglich waren. Einfach weil auf einmal billige Hardware da war, die modifizierbar war, die anpassbar war, die man verwenden konnte, um die eigenen Dinge zu tun. Ja, ist Netzneutralität auch Teil von Open Infrastructure? Ich glaube, die ist zwangsweise eingebaut, weil ich will nicht, dass andere Leute mein Netz irgendwie beeinflussen und darum mache ich eigentlich Abkommen mit denen, dass das eben nicht passiert und darum mache ich das eigentlich auch nicht. Ist lustig, das ist kategorisch imperativ. Genau, das ist es gibt in diesen Community-Netzwerken gibt es das Peer-to-Peer Agreement. Also das ist Provider, also Internetanbieter, so die Großen haben so untereinander, haben sie Peering Agreements, also ich gebe dir so viel Daten, du gibst mir so viel Daten und wir tauschen auf gleichen Verhältnissen aus und verlangen nichts voneinander, solche Geschichten. Und weil das ja keine Provider sind, sondern eigentlich Einzelpersonen, die dann miteinander ihre Netzwerke zusammenhängen, gibt's das, heißt das halt das Pico Peering Agreement, also das wirklich, wirklich kleine Peering Agreement, wo du sagst, okay, ich habe da diesen Router und dieser WLAN-Router verbindet, gibt halt deinen Verkehr weiter und dafür gibst du meinen Verkehr weiter in diesem Netz. Aber eben ist Open Infrastructure ist eigentlich eine sehr, sehr wichtige Frage eigentlich, also von der Machtseite her. Wer hat die Kontrolle über das Netz? Wer hat die Kontrolle über das Netz? Oder zumindest über Systeme, die gebraucht werden. Ja. Und wo wir das immer mehr sehen, ist... Ist das jetzt noch weiter gedacht als wie Internet? Ich glaube, das muss man weiterdenken als Internet. Das muss man in reale Räume denken. Und ich glaube, Räume wie Hackerspaces, sind zum Beispiel ein schönes Beispiel für Open Infrastructure, also für Infrastruktur, der eigentlich den Leuten gehört, die sie verwenden. Es verwenden sogar mehr Leute, als denen das gehört. Wo man es auch denken muss im Internet, ist in Richtung Plattformen. Ja. Wir sehen immer mehr, dass Plattformen wie zum Beispiel Facebook oder Twitter sich sehr abschotten gegenüber anderen Eingriffen. Und eigentlich so, was wieder passiert, ist, dass Leute anfangen, irgendwelche Mauern hochzuziehen zwischen einzelnen Services. Und da brauchen wir unbedingt Infrastruktur. Da brauchen wir unbedingt Infrastruktur, die offen ist und die da ist für die Menschen und wo Menschen Dinge damit machen können, ohne dass jemand sagt, hey, das darfst du nicht. Aber wir brauchen unbedingt Dinge wie soziale Netzwerke, die von Menschen, die von den Menschen kontrolliert wird, die es auch benutzen und nicht von großen kommerziellen Interessen kontrolliert werden. Und da gibt es leider noch keine wirklich schöne Alternative, die sich durchgesetzt hat. Die Frage ist, ob sich das durchsetzen wird. Also, ja. Ist doch noch relativ neu, die Entwicklung auch. Cloud Computing gehört da dann auch genau, das ist genauso auch rein. wo die Machtfrage ja kommt, also die Macht über Daten, Infrastruktur, Wissen, was darin liegt, komplett abgegeben wird. Das ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Ja, und dann gibt es wieder Projekte, die genau ins, die eigentlich da umschlagen und sagen, okay, ja, wir wollen doch das ermöglichen mit ähnlichen Technologien, aber dass du das halt selbst machen kannst. Und dass das Menschen selbst machen können. Mhm. Also es ist ja nicht so, dass wir, wenn wir von Cloud Computing reden, dass wir zwingend davon reden, dass irgendwie Amazon dann virtuelle Server verkauft, sondern das kann genauso bedeuten, dass eine Gruppe von Menschen Server besitzt, wo Virtualisierung drauflaufen, die sie selber benötigen. Das ist durchaus auch ein Teil von Infrastruktur, der offen ist und der frei ist, der ein wichtiger Teil ist. Ja. Sowas wie Gruppen von Menschen, das ist schon ein sehr altes Konzept. Also das gibt es schon sehr lange, dass Gruppen von Menschen sagen, okay, wir besorgen uns gemeinsam einen Server, damit alle da ihre eigenen Spielereien drauf machen können und ihre eigenen Webseiten haben können und solche Dinge. Und das funktioniert dank den Technologien von Cloud Computing heute sehr, sehr viel besser als das früher war. Ja, also Open Infrastructure finde ich ja gerade außerhalb vom Internet dann besonders spannend, aber wahrscheinlich ist es am weitesten fortgeschritten beim Internet, weil diese ganze Open-Bewegung doch stark aus, also Open Source war, glaube ich, so das erste Phänomen, das auch richtig eingeschlagen hat, wo man bemerkt hat, wo man auch üben hat können, kollaborativ zu arbeiten. Es ist auch am einfachsten. Also es mit digitalen Dingen ist das auch am einfachsten, jetzt irgendwie gemeinsam ein Kraftwerk zu betreiben oder ein Stromnetzwerk aufzubauen. Das ist schon mal regulativ sehr viel schwieriger. Ja, teurer. Und es ist auch einiges teurer. Also das wirklich zu sagen, okay, wir bauen uns oder wir besorgen uns unsere eigene Stromversorgung und wir bauen unser eigenes Energienetzwerk auf. Das ist durchaus ein weiterer Schritt, der viel schwieriger ist. Ja, das, wo es oft noch staatliche Monopole zum Beispiel drauf gibt, das regulieren zu dürfen, wer wo welche Leitungen verlegt. Vor allem, wenn es um Strom geht. Da können wir gespannt sein, was da noch nachkommt, dann, wenn es ein bisschen breit in die Gesellschaft eindringt. Naja, die Idee von staatlicher Infrastruktur war ja eigentlich ein ganz ähnlicher Gedanke. Ja. Das ist Versorgungsinfrastruktur, die wichtig ist für die Menschen, eigentlich allen Menschen gehört, sprich dem Staat. Ja. Hm. Also das ist halt die institutionalisierte Version von allen Menschen. Von Gemeinde oder von Community. Leider ist es halt so, dass das dann oft nicht den Bedürfnissen der Einzelnen entspricht, sondern irgendwelchen Interessen von wenigen dann folgt und sehr oft in Gebilden ändert, die nicht sehr innovativ sind. Ja, von Open Infrastructure ist ja eigentlich nicht weit zu Open Hardware. Open Hardware schlägt gerade richtig ein. Also mir kommt vor, das ist so das Ding, was gerade richtig loslegt. Auf den Linux-Tagen morgen ist auch ein Schwerpunkt Open Hardware, gerade mit Arduinos und Raspberry Pis, also Mikrocontroller und ganz billigen PCs. Ist das Thema gerade sehr aktuell. Wobei der Raspberry Pi, wenn man es streng nimmt, nicht in Open Hardware fällt, weil eigentlich die Baupläne nicht wirklich bekannt sind. Und auch die Funktionsweisen von dem Prozessor, der drauf sind, okay, nicht bekannt sind. Also das ist... Haben wir immer gedacht, dass das auch dazu gehört. Nein, der Raspberry Pi ist nur ein billiger Computer, ist nur billig. Leider. das liegt daran, dass der Prozessor, der verwendet wird, dass da keine frei zugängliche Dokumentation gibt. Die kriegt aber man nur, wenn die ist. Aber es ist schon einiges. Also es ist nicht alles, aber es ist einiges Open Hardware. Der Arduino ist ein klassisches Beispiel und der Arduino sind ja gerade, also für Leute, die das nicht kennen, das sind kleine Computer im Endeffekt, die ich programmieren kann, dass sie mit der Welt interagieren. Also Werte auslesen von Sensoren und dann irgendwas anderes damit machen, irgendwelche Motoren betreiben, irgendwelche Lichter anschalten, irgendwelche Ventile öffnen. Da zum Beispiel, ich kann mir ein System bauen, das meine Pflanzen automatisch gießt, indem ich da einen Feuchtigkeitssensor anhänge. Und dann, wenn die Erde zu trocken wird im Blumentopf, mache ich irgendwann ein Ventil auf und da kommt ein bisschen Wasser rein. Oder ich baue mir einen Roboter, der dann halt rumfahren kann und irgendwelche mit irgendwelchen Sensoren Außenwahrnehmung hat. Oder wie Graz, die Dustmap, die so ein Feinstaub. Oder genau, ich baue mir einen Feinstaubsensor, der dann irgendwo ins Internet die Daten schickt und ich sehe dann auf einer Karte, kriegt dann die Informationen über, wie ist der Feinstaub, wie ist die Umweltqualität. Und also das ist so ein klassisches Open-Hardware-Projekt und was da ganz interessant ist, ist, dass der Arduino ja, wenn man mit technischen Leuten redet, nicht sehr sophisticated ist. Es ist ein wirklich simples Projekt, wo einige Fehler zum Beispiel auch gemacht worden sind, einfach vom Design her. Und er hat sich trotzdem durchgesetzt, weil das einfach das erste Projekt war, wo jemand gesagt hat, okay, wir machen das und wir machen das so einfach, dass das die meisten Leute verwenden können. Also viele Leute, die ich kenne, haben nie daran gedacht, was mit Elektronik zu machen, was mit Hardware zu machen, bevor nicht diese Plattform da war und bevor nicht jemand gekommen ist und gesagt hat, hey, hör zu, das kannst du verwenden, das ist einfach. Ja. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass sehr, sehr viel mehr passiert. Und das, was wir gar nicht vergessen dürfen eigentlich, ist dabei, dass auf dem Arduino ein Computer sitzt, mit dem man in den 80er Jahren Buchhaltung gemacht hätte. Also das ist ungefähr die Rechenleistung. Die kostete damals, keine Ahnung wie viel, 100 Euro, mittlerweile kostet die 3,50 Euro. Und das heißt, da ist schon einiges dahinter eigentlich, was dieses Ding kann. Natürlich ist es nicht toll und es kann nicht im Internet, man kann damit nicht im Internet surfen und weiß ich was. Aber es ist einiges möglich dadurch, dass man eigentlich weiß, sehr viel weiß darüber, wie dieses Ding funktioniert. Und sehr viel, das in dieser Community passiert, ist eigentlich dann Open Hardware, wo die Leute sagen, okay, ich entwerfe eine Schaltung für einen Sensor und ich stelle die Baupläne online oder ich baue einen Roboter und ich sag dir, wie du den auch bauen kannst. Ja, und wo liegt dann die Offenheit und was umfasst den Bereich Hardware bei Open Hardware? Klassischerweise alles, was mit Elektronik und Digitaltechnik zu tun hat. Mhm. Es gibt dann auch den Bereich von Open Design, wo es wirklich um physische Objekte geht, wo es um die Beschäftigung geht mit, hey, wie soll mein Sessel ausschauen? Und ich mache einen Sessel, der im Endeffekt für alle verfügbar ist und wo ich die Anleitung, wie ich den Sessel mache, dann zur Verfügung stelle. Oder ich baue mir ein Gerät oder ich entwerfe eine Figur für ein Spiel und so kannst du die Figur selber machen. Da geht's dann sehr stark in Richtung 3D-Drucken, Computer Assisted Manufacturing, also so CNC-Fräsen, 3D-Drucker, Lasercutter in dieser Richtung. Also alles, was physisch wird, wo man sagen kann, okay, ich tausche mit dir einfach die Anleitungen und ich tausche mit dir die Möglichkeit, das zu tun. Und ich habe das gemacht, das schaut so aus und du kannst auch, und da gibt's eigene Webseiten wie zum Beispiel Thingiverse, die nichts anderes machen, als die Designs teilen und sagen, hey, ich habe da ein Herz, das aus Zahnrädern passiert, das wirklich ein unglaublich cool aussehendes Objekt ist. Und wenn du das machen willst, da kannst du dir die Anleitung dazu runterladen und wenn du einen 3D-Drucker hast, druckst du eine halbe Stunde, und du hast das auch. Und ich glaube, da sind Dinge, die sich noch sehr schnell verändern werden. Vor allem, wenn 3D-Druck mittlerweile irgendwie so in Preissegmente kommt, an Möglichkeiten kommt, das wirklich selbst zu machen. Wenn 3D-Drucker nur 1.500 Euro kosten oder 1.000 Euro kosten und bald noch viel weniger kosten. Es gibt Projekte, die versuchen, 3D-Drucker für 500 Euro zu machen. Mhm. Dann ändert sich da sehr viel. Dann kann ich auf einmal Objekte für den Alltagsgebrauch herstellen. In bestimmten Bereichen. Und die Baupläne und die Art und Weise, wie dieses Ding gemacht wird, mit anderen Menschen teilen. Und ich glaube, da stehen wir noch ganz, ganz am Anfang. Was interessant ist eigentlich in diesem Consumer 3D-Druck-Ding ist, dass der allererste Consumer 3D-Drucker, nämlich der allererste MakerBot, war Open Hardware. Das war ein Ding, wo sämtliche Baupläne veröffentlicht worden sind, sämtliche Teile veröffentlicht worden sind. Das heißt, wenn ich wollte, kann ich mir einfach meinen eigenen MakerBot bauen mit dieser Anleitung. Es ist natürlich einfacher für mich, ich bestelle das ganze Ding als Kit, aber ich kann dann auch sagen, okay, ich bin nicht zufrieden mit dem Teil Und ich glaube, ich mache da etwas Besseres. Und das ist auch passiert. Sehr viel Weiterentwicklung am MakerBot ist eigentlich passiert. Nicht dadurch, dass die Leute, die diese Firma gegründet haben, dann Weiterentwicklung gemacht haben, sondern dass Leute, die das Ding gekauft haben und verwendet haben, sich gedacht haben, hey, es wäre doch besser, wir würden das so lösen. Es wäre doch besser, wir würden da so ein kleines Teil einführen, damit das automatisch passiert. Und da ist sehr viel Weiterentwicklung passiert und sehr viel Wissen entstanden, dadurch, dass das einfach offen war und dadurch, dass es möglich war für jeden, der sich sein Gerät besorgt hat, dieses Gerät zu modifizieren. Sehr viele Teile in diesem Gerät sind 3D gedruckt. Das heißt, ich kann mir dann Teile, die ich brauche für dieses Gerät, selber produzieren und kann es dann ganz einfach mit anderen Leuten teilen und sagen, hey, wenn du deinen 3D-Drucker verbessern willst, lade dir das da runter und druckst dir aus und baust da ein. Ja, das ist das Lustige, dass diese Trennung Konsument-Produzent ja auch durch diese offene Kultur aufgehoben wird. Also ja, obwohl das glaube ich, eine ganz künstliche Trennung war, die irgendwann mal eingeführt worden ist. Wenn du dir Subsistenzgesellschaften anschaust, also Gesellschaften, die vor allem von dem leben, was sie selber produzieren, ist das ja eigentlich auch nichts anderes, als dass du Dinge produzierst und mit den Menschen in deiner Umgebung teilst und jeder produziert irgendwas und jeder konsumiert irgendwas. Ja. Und das ist was ganz Interessantes, dass auch in der Wirtschaft da irgendwie ein Umdenken jetzt stattfindet, vom Konsumenten wieder hin zum Kunden. Also von Menschen, der was verbraucht und am Ende der Kette steht, zu jemandem, der eigentlich ein wichtiger Teil vom System ist. Das ist irgendwie passiert seit den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren, dass die Kunden zu Konsumenten wurden. Also, dass die Kunden quasi immer weniger Mitspracherecht hatten und auf einmal stehen die wieder auf und sagen, hey, wenn du die Packung änderst, das finden wir wirklich uncool. Ja, da gab es einige Geschichten in den USA, wo zum Beispiel irgendeine Orangensaftfirma hat die Verpackung geändert und das gab einen riesen Wirbel drüber, dass die nach so vielen Jahren ihre Packung ändern. Und die hatten wirklich Probleme damit, das durchzusetzen, einfach weil die Konsumenten nicht einfach kaufen, was da ist mehr, ja, sondern weil die Konsumenten sich viel mehr als Kunden sehen und die Kunden auf einmal Kanäle haben, wie sie kommunizieren können und auch über deine Firma und deine Produkte kommunizieren können. Und das ist was wirklich interessant ist, dass sich eigentlich wieder ändert. Das heißt, diese klassische Konsumentin und diesen gar klassischen Konsumenten dann gar nicht mehr in dieser Art und Weise gibt oder dass es den gar nicht mehr so arg gibt. Ja. Und wenn wir uns überlegen, wie sich die Medien entwickelt haben, ist es so, dass Massenmedien sehr lange immer einer zu viele Medien war. Ja, genau das, was wir gerade tun beim Podcasten eigentlich. Wir reden da zu dritt und reden da mit vielen möglichen draußen. Aber das Internet ermöglicht eigentlich die Tatsache, dass das jeder tut. Ja. Früher wären wir da irgendwie ein staatliches Medium gewesen und würden da in unserem Studio sitzen und das übers Radio rausschicken, später dann im Fernsehen und irgendwann mal kam dieses seltsame Internet, was einfach möglich ist, dass jeder zum Sender wird und jeder mit allen redet. Das ist so diese Idee der Brechtschen Radiotheorie, dieses was wäre, wenn da aus dem Radio nicht nur Musik rauskäme und irgendwelche Quasselstimmen dann nicht zurückreden könnten und alle anderen würden mich hören. Dann wird das nicht was ändern in der Gesellschaft. Und ich glaube, an diesem Punkt sind wir gerade, dass die Gesellschaft sich ändert, einfach weil jeder auf einmal sehr viel mehr Stimme hat und einfacher gehört werden kann. Da sind wir eh schon eigentlich beim dritten Punkt, Open Content, mittendrin. Content ist ja sehr, sehr weitreichend. Wie würdest das du definieren? Also, ich würde sagen, das ist alles, was Inhalte sind. Ja? Alles, was du also Werke digital, im künstlerischen Sinne. Das reicht von Werken im künstlerischen Sinne bis wirklich so zu so langweiligen Dingen wie Daten. Ja? Eines der interessanten Dinge, die wir haben, ist in diesem digitalen Leben, das wir immer mehr führen, dass sämtliche Wege zu kommunizieren eigentlich unter das Urheberrecht fallen. Also sehr, sehr viele meiner Aktionen, die ich so setze im täglichen Leben, sind eigentlich Dinge, die urheberrechtlich geschützt werden. Das heißt, wenn ich jemanden eine E-Mail schreibe und die ist länger als, ein, keine Ahnung, 3 Sätze, dann ist das auf einmal ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Wenn ich ein Foto mache, ist das ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Wenn ich da sitze mit einem Aufnahmegerät und das aufnehme, ist das ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Selbst wenn ich Software schreibe, ist das ein urheberrechtlich geschütztes Werk. Also alles, was eigentlich in diesem digitalen Umfeld passiert ist, ist eigentlich sehr stark betroffen vom Urheberrecht. Das heißt, das ist eigentlich ein Recht, das sehr stark da eingreifen kann und das regulieren kann, und das wird auch immer versucht, das zu machen. Und ich glaube, das ist wichtig zu sagen, ich bin mir dem durchaus bewusst, aber ich sage bewusst, dass Menschen diese Rechte haben, mit den Inhalten, die ich produziere. Dass Menschen die Rechte haben, diese Inhalte zu benutzen, diese Inhalte zu verändern und sie dann weiterzugeben. Aber weißt du, von wo das herkommt, dass das von Haus aus geschlossen ist? Kommt das aus der ökonomischen Verwertung her? Nein, das kommt einfach aus der Ausweitung vom Urheberrecht auf digitale Inhalte. Ja, nimmt man jetzt nicht das Urheberrecht an sich, warum das so. Ja, das ist ein Verwertungsrecht. Also es hängt sehr stark mit Verwertungsrechten zusammen. Mhm. Und was da passiert ist, ist, dass es halt die Creative Commons Bewegung gab, die gesagt hat, okay, wir verändern das. Wobei man dazu sagen muss, dass ja ein Teil der Creative Commons Lizenzen gar nicht open sind im Sinne von der Open Definition. Also alles, wo du darfst das nicht verändern, du darfst das nicht kommerziell verwendet werden, sind eigentlich Einschränkungen, die du nicht haben willst, damit das wirklich open ist. Aber das war eine Bewegung, die mal da entstanden ist, um zu sagen, hey, ja, da gibt's ein Problem, das entspricht eigentlich gar nicht unserer Kultur. Immer mehr Leute werden eigentlich zu urheberrechtlichen, Urheberrechts- oder Kunstschaffenden oder Kulturschaffenden oder zu Menschen, die irgendwas produzieren. Ne? Und das passt irgendwie nicht mit dieser Kultur zusammen, die wir leben. Wenn man sich anschaut, was Kids im Internet treiben, das passt einfach nicht zu dieser Kultur vom Urheberrecht. Die Tatsache, dass Leute kommen und sagen, hey, ich nehme einen Teil von dem Video und einen Teil von dem Song und mache ein ganz neues Musikvideo draus, der klassische Mashup, klassische Remixe. Das sind Dinge, die nicht sich eigentlich kaum vereinbaren lassen mit diesem klassischen Standbild vom Urheberrecht. Und wir müssen ein legales Framework schaffen, um das zu erlauben. Und das Mashup und das Remix ist gar nicht so neu, wie man das nennen sollte. Es gab auf dem Public Domain Review eines der schönsten Projekte eigentlich im Open Knowledge Foundation, gab es letztens ein Video, das in England gemacht wurde in den 40er Jahren. Ein kurzer Film, wo irgendwelche Nazi-Propaganda-Filme zu Musik geschnitten worden sind, so dass die Leute, die da marschieren, in Militärparaden immer zu Musik tanzen. Also Visuals. Also eigentlich ein ganz alter Remix von, wie man das heute kennt und zu Tausenden gibt auf YouTube, von Leuten, die sagen, okay, ich mache ein Musikvideo, wo Leute den Mund zur Musik bewegen, die eigentlich gar nicht den Mund zur Musik bewegt hatten. Da gibt's ein wunderschönes, zum Beispiel eines der wunderschönen Videos, das Lawrence Lessig in irgendeinem TED-Talk mal herzeigt, ist ein Liebeslied, den Duett von, wo Bush und Blair im Duett singen. Und das ist wunderschön, ja. Also das ist das gleiche Ding, das gab's in den 40er Jahren schon, damals war es halt unglaublich schwer. Ja. Mittlerweile ist das Mainstream-Kultur. Ja. Und das ist was, mit dem unser Urheberrecht einfach nicht klarkommt und stark im Konflikt ist. Dass wir sagen, okay, ja, dieses Kind, das da irgendwie was Neues produziert, oder die Jugendliche, die was Neues produziert, daheim am Computer, das ist auf einmal jemand, der kriminell ist. Und darum ist es, glaube ich, wichtig zu sagen, okay, das ist Content. Bitte nehmt es und verändert es, baut es darauf, verändert es was. Ja. Da kommt ja eben dazu, dass Wissen eben genau nicht den Voraussetzungen von der Produktion, also von der Ökonomie, von der Produktionsgesellschaft vorm Internet entspricht. Also Wissen ist eben teilbar. Es ist keine Rivalität. Also wenn ich deinen Quellcode kopiere, geht dir kein Quellcode verloren. Das war auch vorher auch nicht der Fall. Also wenn ein Mönch, ja. wenn ein Mönch irgendwie die Bibel abgeschrieben hat im Kloster, dann ist die andere Bibel irgendwie auch nicht kaputt gegangen. Ja, aber es war nur sehr viel schwieriger, das zu machen. Es war nur mit mehr Zeit und mehr finanziellem Aufwand zu verbunden. Mhm. Aber Wissen war immer schon teilbar und Ideen waren immer schon teilbar. Und wenn man sich anschaut, wie das eigentlich funktioniert hat, war es ja immer so, dass Leute da kommuniziert haben oder Dinge niedergeschrieben haben und dann andere Dinge drauf aufgebaut haben. Und da, wir haben vorher von Philosophie geredet. Philosophie ist eigentlich die Wissenschaft, die sich mit Ideen beschäftigt. Und wenn man sich da anschaut, wie Philosophen gegenseitig aufeinander aufbauen oder versuchen, die Hypothese des einen mit einer Antithese zu begegnen und der Dritte bildet dann eine Synthese aus beiden und sagt, hey, ja, eigentlich haben wir beide recht. Und wie sie sich permanent aufeinander beziehen und permanent drüber nachdenken, was die anderen sagen, ist das schon was, was zeigt, dass eigentlich unsere Kultur als Menschen sehr stark eine kommunikative Kultur. Sehr, sehr viel Kultur am Anfang wurde dadurch ausgetauscht, dass Menschen miteinander kommunizieren. Das heißt mündlich und schriftlich und so weiter. Mittlerweile ist es halt digital. Und nur irgendwann mal dazwischen gab es halt einen Punkt, wo gesagt wird, wenn das dann niedergeschrieben wagerte, dann haben wir besondere Rechte darauf. Und auf einmal trifft das dann auf die digitale Welt zu, die jetzt im nächsten Schritt das Medium wird, über das wir uns austauschen und vermehrt austauschen. Kinder, die in den 90er Jahren aufgewachsen sind, haben mehr Worte, und in den 80er Jahren aufgewachsen sind, haben mehr Worte von einer Maschine gelernt als von der eigenen Mutter. Mhm. Einfach dadurch, dass es Fernsehen gab in den Haushalten. Das gab es einfach früher nicht. Das ist ein ganz, ganz interessanter Wandel. Eigentlich lerne ich sehr viel Neues und treffe sehr viele Menschen, mache sehr viel menschliche Kommunikation mit dem Medium der Maschine dazwischen. Früher war das ganz, ganz einfach direkt und da gab es dann niemanden, der gesagt hat, aber ja, mittlerweile ist das alles ein Ding, das mediiert wird von Maschinen. Wenn ich mit Freunden kommunizieren will, passiert das sehr oft dadurch, dass ich irgendein Ding aus meiner Tasche ziehe und dann irgendwelche Tasten drücke und dann mit denen rede. Und viel weniger, dass ich dann irgendwo hingehe und die sehe und dann direkt mit mir kommuniziere. Es ist eben auch dieses Verschwinden von der räumlichen Distanz, dass die Näheverhältnisse auch ganz andere sind wie die modernen Kommunikationskanäle. Ja, wir haben noch Punkt 4. Open Source haben wir aber eigentlich schon zigmal angeschnitten. Hast du noch was du dazu sagen möchtest? So, diese Free Open Source. Vielleicht Free und Open Source. Also was ist der Unterschied zwischen Free und zwischen Open? Der Unterschied ist, dass genau Free Software zum Beispiel die Freiheiten einräumt, das zu benutzen und wieder zu benutzen und zu verändern. Und Open Source per Definition nur sagt, dass der Quellcode offen ist. Das heißt aber nicht, dass ich zwingendermaßen dieses Programm dann auch verwenden kann und darf. Und das heißt nicht, dass ich zwingendermaßen dieses Programm auch verändern darf und anpassen darf oder das weitergeben darf. Und da spießt sich genau diese Dinge drum. Bei der Software ist es halt the free Software oder free and open source Software. Nicht nur open source Software. Und da sagt genau open source, da heißt eigentlich wieder mal was open, das gar nicht open ist in dem Sinn, ja. Und das ist, glaube ich, eine Gefahr, die wir immer wieder mal sehen. Open ist ein wirklich, wirklich gutes Label. Und es wird zusehends auf Dinge geklatscht, die es eigentlich nicht verdienen. Und ich glaube, da muss man ganz gut aufpassen darauf, dass Dinge nicht einfach open genannt werden, die dann eigentlich in Wirklichkeit verschlossen sind und die in Wirklichkeit sehr reservierte Systeme sind. Hast du da Beispiele für? Ich finde zum Beispiel sehr viel, dass im Rahmen der Open Government Partnership passiert, sehr, sehr bezeichnend dafür, weil das einfach ein gutes Label ist zu haben als Regierung. Was wie es real ausschaut, ist, dass ich halt irgendeine dahergelaufene Civil Society Organization brauche als Partner und die dann sagt, ja, da passt eh alles und dann irgendwelche Minimal-Statements abgeben muss als Staat von irgendwie Prozessen, die ich vielleicht anfangen will. Das aber nichts eigentlich aussagt über die Kultur von wie regiere ich, wie haben diese Idee vom Open Government ist eigentlich eine die Idee, dass das aufzubrechen, dass da viel mehr Partizipation stattfinden kann. Dass da sehr viel mehr Information rauskommt für Bürgerinnen und Bürger, dass da viel mehr Möglichkeiten ist, da sind zu interagieren. Und das passiert da nicht unbedingt. Also wenn man sich da zum Teil die Commitments anschaut, die Regierungen da machen, ist das wirklich lächerlich und kriegen dafür eigentlich dieses Label der Open Government Partnership aufgedrückt und kriegen da ein ganz gutes Label. Dann gibt es natürlich immer wieder Firmen, die ganz starke kommerzielle Interessen haben und kein gutes Image haben, die dann sagen, hey, wir machen halt ein bisschen Open Data, die damit als PR-Gag das, was das dann ja eigentlich nicht wirklich bringt. Ja. Was ja auch ganz beliebt ist, ist Open Data, aber nicht kommerziell. Deutschland, das neue Datenportal. Genau, zum Beispiel, dass wir sagen, hey, wir haben eine Open Data Lizenz, wir haben ein Open Data Portal und dort sind dann Daten, die ich nicht kommerziell verwenden kann, also eigentlich nicht open sind. Nicht nur in Deutschland ist es so, zum Beispiel das Datenportal der Europäischen Union, das hat 90% der Daten, die Datensätze, die aus diesem Datenportal indiziert sind nicht open, weil sie mit der Lizenz des Europäischen Statistik Amts, keine Ahnung, wie das genau heißt, da gibt es eine eigene Lizenz, veröffentlicht sind, die eben kommerzielle Nutzung nicht erlaubt. Ganz interessant war in England, dass das angefangen hat mit Freedom of Information und so, war eines der Grundbedingungen, dass man die Daten benutzt, dass man die Daten nicht verwendet, um die Regierung zu kritisieren. Also ja, super für die Verwaltungsdaten. Ich hätte das auch gern als so ein Label, dass ich so mittrage, dass jeder unterschreiben muss, der mit mir redet, ist, dass egal was ich sage, du darfst mich nicht kritisieren aufgrund von meinen Aussagen. Das hätte ich vor allem gern in Situationen, wo ich zum Beispiel, wo du zum Beispiel von Polizisten dann irgendwie vernommen wirst, sagst, okay, ich kann sagen, was du willst, aber du darfst das eh nicht gegen mich verwenden, du darfst es nur für mich. Das ist nett. Also ich glaube, das ist was, da muss man wirklich drauf aufpassen. Und das ist ein wirklich guter Punkt, das zu erwähnen noch. Ja, dann haben wir noch so diese weite Dimension von Open Knowledge, jetzt im, also Wissen jetzt im, ja. Wissen halt, ja. Es gibt eben Open Knowledge Foundation, ist da sicher ein gutes Beispiel, aber es gibt auch genügend andere Initiativen, Projekte, die einen sehr breiten Open Knowledge Gedanken haben. Das dann eben aufgeschrieben, sowas wie Open Economics, was wir auch schon angesprochen haben, aber Open Sustainability. Open Ecology zum Beispiel, also Gerätschaften für den Landwirten, für die Landwirtin, das ist ein ganz zusammen zu basteln und auch das Wissen für den Bauernhof offen zu teilen. Da kommt doch gerade ein Projekt, eine Arbeitsgruppe nach der anderen heraus. Was sind für dich so die spannendsten oder die unkonventionellsten Bereiche? Ich finde Open Ecology ist ein wirklich gutes Beispiel davon, von hey, wir bauen dir dieses bau dir deine eigene Farm Toolkit. Also das finde ich ein wirklich spannendes Projekt und da muss ich wieder mal schauen, was damit passiert ist, weil da habe ich schon länger nicht nachgeschaut. Bin ein bisschen Glück am Elevate. Oh, sehr cool. Graz. Das ist ein wirklich spannendes Projekt, das durchaus erwähnt wird. Weil was du vergessen hast in der Aufzählung des Projekts und das eigentlich das größte Open Knowledge Projekt ist, das die meisten Menschen auch kennen, ist die Wikipedia. Und das ist was wirklich Erstaunliches, weil das eigentlich völlig ohne diese Idee dann so abgehoben hat. Und dann kam das dazu und das wurde irgendwie selbstverständlich, dass das dann offen ist, weil einfach ein Wiki so funktioniert. Schon allein die Idee von Wikis als Software, also Webseiten, die ich nicht nur lesen, sondern auch editieren kann. Das heißt, ich kann nicht nur das Ding konsumieren, sondern ich kann da auch dran teilnehmen und wenn ich einen Fehler entdecke, den ausbessern. Das ist eine relativ interessante Idee, die sich entwickelt hat. Ja. Diese ganze Idee von, dass eben das Internet kein Medium ist, über das ich konsumiere. Und daraus ist eigentlich die Wikipedia entstanden. Und das ist was, das wirklich jeder kennt. Und das ist das größte Projekt in Open Knowledge. Ja. Das ist die Enzyklopädie des gesammelten, böse Zungen behaupten, relevanten menschlichen Wissens. Mhm. Ja, und aktuell wahrscheinlich wirklich am nächsten. Naja, und das ist ein Projekt, das die Enzyklopädie Britannica out of business manövriert hat. In sehr kurzer Zeit, nämlich. In sehr kurzer Zeit, ja. Also, und das finde ich was wirklich Interessantes. Ja. Also das ist. OpenStreetMap ist dann so die räumliche. Dann reden wir von OpenStreetMap, wo es darum geht, Karten zu machen und Karten zu machen von Gebieten, die vielleicht gar nicht so interessant waren. Da gibt es ein nettes Projekt in Nairobi, in einem Slum, die lange keine öffentliche Versorgung bekommen haben, mit der Aussage, wir wissen ja gar nicht, was dort alles so ist und wie viele Leute dort wohnen und wo dann die interessanten Punkte sind, worauf sich dann ein paar Leute getroffen haben und gesagt haben, okay, wir helfen ihnen einfach eine Karte zu machen von ihrer eigenen Umgebung. Und dann ist dort eine OpenStreetMap-Karte entstanden, die wirklich, wirklich detailliert ist. Das heißt, es gibt eine OpenStreetMap-Karte von Kibera, die wirklich detaillierter ist als von mancher anderer Stadt auf der Welt. Ja. Haiti ist auch immer eines der Beispiele, wo man dann sehr schnell nach dem Erdbeben reagiert hat und das Kartenmaterial innerhalb von kürzester Zeit das mit Abstand Beste war. Ich glaube, im urbanen Raum ist es in westlichen Ländern sowieso überall schon besser und detaillierter als wie die Zellenanbieter und aktueller vor allem auch. Es sind auch Dinge drauf, die du sonst auf Karten nicht findest, sowas wie Wanderwege zum Beispiel. Also, Wanderwege sind die einzige Möglichkeit, das irgendwie zu kriegen in solchen Karten, sind das wirklich OpenStreetMap. Und das ist was wirklich Interessantes. Leider hat sich das im Vergleich zu Google Maps oder sonstigen Map-Produkten noch nicht so durchgesetzt. Das ist ganz interessant und das liegt wahrscheinlich sehr, sehr viel an Politik und das liegt dran, sehr viel dran, dass eigentlich die Geräte, mit denen wir zum Großteil zu tun haben und darauf zugreifen, nicht offen sind. Weil einer der Wege, so wie ich hier da hergefunden habe, war auf meinem Handy eine Karte zu öffnen. Und leider ist das Ding, das ich auf mein Handy kriege, dann halt eine Google-Karte. Wer ein iPhone hat, kriegt halt eine Apple-Karte. Keine Ahnung. Das heißt, man kriegt da kommerzielle Karten und die Nutzungsbedingungen der jeweiligen Dinge sagen, hey, ja, du kriegst da nicht einfach eine App reingestellt, die eine alternative Karte verwendet, weil eine Karte haben wir ja schon. Es ist nicht offen. Also, das ist das krasseste Beispiel, wieso es eigentlich wichtig ist, die Freiheit zu haben in der digitalen Sphäre, weil es wäre vielleicht durchaus besser, eine andere Karte zu verwenden. Ja. Und da arbeitest du aber mit Firmen, die eigentlich davon überzeugt sind, dass wenn du ihnen da jetzt ein paar hundert Euro gibst für das Gerät, du eigentlich nur die Rechte erwirbst, das zu benutzen, nicht das Gerät an sich. Mhm. Das musste erst ausjuridiziert werden in Deutschland, dass es legal ist, andere Software auf dieses Gerät zu tun und die Software auf diesem Gerät zu ändern. Dass genau diese Vertragsklausel nicht ist. Dass wenn du dieses Gerät kaufst, dass du es besitzt, was nicht im Sinne des Herstellers ist. Mhm. Und das ist was wirklich Interessantes. Ja. Das ist die große Gefahr, in die wir uns begeben, dass wir uns immer mehr in technisch abgeschlossene Bereiche begeben, auf die wir kaum oder wenig Einfluss haben. Und das ist, glaube ich, was das dem wir uns bewusst sein müssen und wo wir anfangen müssen, entgegenzuarbeiten und sagen, hey, wir brauchen offene Plattformen. Ja, für mich ein aktuell sehr spannender Bereich ist OpenGLAM. Jetzt schon zweimal angesprochen mit den Bibliotheken, Museen, Archiven und Galerien, weil vor kurzem waren eben wir beide, Marc und ich, bei der Eröffnung vom neuen Naturkundemuseum vom Joanneum und habe das eben jetzt mit diesen Open Knowledge Augen betrachtet und unter dem GLAM Auge und habe mitbekommen, auf welch immensen Wissen das ein Museum zum Beispiel sitzt. Also die haben ja zigtausende Steine, Mineralien gehabt und es wäre zum Beispiel eine sehr spannende Geschichte, da die Datenbank mit einer offenen API, also einer Schnittstelle, wo man auf die Daten zugreifen kann, Informationen auszulesen. Das passiert ja im Kulturbereich in gewisser Art und Weise. Es gibt das Europeana Project, das ist ein Projekt der Europäischen Union, das täglich, glaube ich, 70.000 Euro kostet, wo es nur darum geht, Daten von Museen zu sammeln, Daten über Kulturgüter zu sammeln. Also da sind sehr viele Museen indiziert. Da kann ich nachschauen, wo hängt welches Bild von Van Gogh. Mhm. Und wie schaut das aus? Und wann wurde das gemalt? Und kann mir so, und in welchem Museum hängt das gerade? Das sind also Metadaten zu Kulturwerken. Zum Teil auch die Dinge selber. Da gibt es das Niederländische Reichsmuseum, die eigentlich was sehr, sehr Revolutionäres machen und sagen, hey, ja, wir haben all diese Bilder von diesen Dingen und ihr könnt sie einfach verwenden. Mhm. Wir haben Bilder von dem, was wir haben. Wir haben Fotos von den Dingen, die wir haben in unserer Sammlung und in unserem Archiv. Und wenn du Lust hast, die zu verwenden, verwende sie doch einfach. Dadurch werden die Dinge extrem populär auf einmal, weil ich auf einmal das Bild nehmen darf. Da gibt es Museum wie zum Beispiel das Museum of Modern Art in New York, das die genau umgekehrte Fotografie-Policy hat wie für ein normales Museum. Normalen Museum darfst du nicht fotografieren. Das ist, hey, bitte mach Fotos, ja. Mhm. Ich will das eigentlich als Museum. Ich will, dass möglichst viel Fotos irgendwo im Internet gepostet werden von Leuten, die sagen, hey, ich war da im Museum. Mhm. Und das war cool. Weil ich ja eigentlich die Kunden oder die Leute dann wieder bei mir im Museum haben will. Und das ist ganz interessant, dass es da durchaus Museen gibt und Institutionen gibt, die versuchen, das anders zu denken. Mhm. Und dann hast wieder die andere Geschichte, dass Google anfängt, mit Google Books mit Bibliotheken zusammenzuarbeiten, zum Beispiel auch mit der Nationalbibliothek, und das aber unter sehr seltsamen Lizenzbedingungen macht. Ja. Ja, nämlich wir digitalisieren das Buch und dafür gehört es uns 15 Jahre. Mhm. Und nicht, wir digitalisieren das Buch und das gehört dann allen. Und das ist dann frei verfügbar. Und das wäre aber der Weg, das zu gehen, weil die digitalisieren nur Bücher, die hundertprozentig in der Public Domain sind. Mhm. Nämlich Bücher, die vor, ich glaube, 1880 oder so geschrieben worden sind. Das ist im Moment, was die katalogisieren. Und puttern da ihre Geld rein. Kataloge, da wirklich Kulturgüter zu katalogisieren. Aber wie können die Public Domain Werke wieder... Weil die Digitalisierung ja irgendein Prozess ist. Ja. Also in digitaler Form. Du dürftest das auch digitalisieren, mhm. aber du darfst ihre digitale Version nicht einfach verwenden. Okay. Da gab es auch kürzlich von Arte war das, glaube ich, Dokumentation dazu, so ein Google Books Ding. Das mhm. können wir vielleicht auch nochmal verlinken in den Shownotes. Mhm. Ich glaube, das ist ein interessantes Ding, was da bei uns in der Nationalbibliothek steht, das eigentlich so, dass Sachen sind, auf die wir Zugriff haben sollten, dann digital da sind, aber wir dürfen eigentlich nicht. Mhm. Also das auch sicher Fehlentscheidungen sind, dann auch in der Verwaltung zu sagen, hey, wir machen das mit Google nur, weil die uns Geld anbieten und weil die das aktiv machen. Leider macht das niemand im großen Stil, dessen Sinn das hat, das dann offen zu machen. Ich glaube, da kann einiges passieren. Aber was da erwähnenswert ist, ist das Project Gutenberg, das schon sehr lang Public Domain Werke sammelt, wo man sehr viel Bücher kriegt als E-Books. in allen gängigen Formaten. Und alles, was Public Domain ist und irgendjemand digitalisiert hat, ist da zu lesen. Und das ist wunderbar, weil dann auf einmal Werke zur Verfügung stehen, die nicht zur Verfügung gestanden sind. Also da gab es ja mal vor einigen, glaube ich, vor 2 Jahren die Story, dass Amazon irgendeine Version von 1984 von den Kindles gelöscht hat. Das wäre kein Problem, weil das ist verfügbar auf Project Gutenberg. Das ist Public Domain. Zumindest in einigen Staaten der Welt. Also verfügbar auf Project Gutenberg. Du kannst das lesen. Du musst es gar nicht mal kaufen von Amazon. Ja, einfach runterladen, auf deinen Kindle kopieren, funktioniert. Das Schräge ist einfach, dass dieses Privatisieren von öffentlichem Eigentum ja nicht die Ausnahme ist. Also das ist ja, also gibt da einige Beispiele, die sehr, sehr relevantes Wissen haben in Österreich, die von öffentlicher Hand finanziert werden und dann wieder weitergeben. Also sämtliche Forschung auf Instituten geht wieder an irgendwelche Journals, die das dann im privatrechtlichen Eigentum wieder retour verkaufen, aber auch zum Beispiel Statistik Austria ist öffentlich finanziert. Die Daten bekommt man nur begrenzt und wiederverwenden schon gar nicht. Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik, für mich als Geografen ja sehr, sehr wichtige Datenquelle, gibt es auch nichts. Frei zur Verfügung, muss man auch wieder extra dafür zahlen, was das aber auch hundertprozentig von öffentlicher Hand finanziert ist. Und so weiter, Museen zum Beispiel. Ich glaube, das sind Situationen, die sich jetzt mal drastisch verbessern werden. Es gibt die Public Service Directive in der EU. Die EU macht nicht nur seltsame Richtlinien zur Überwachung von Bürgern und seltsame Messbestimmungen für Gurkenkrümmungen und solche Sachen, sondern manchmal auch sinnvolle Sachen. Und eines davon ist die Public Service Directive, die wirklich sagt, dass Informationen in öffentlichen Diensten und öffentlichen Dienstleistungen anfallen, dass die für die Öffentlichkeit zur Verfügung stellen. Und sobald die Public Service Directive eigentlich umgesetzt wurde in Österreich, was eine Frage der Zeit ist, müssen diese Daten, diese Informationen frei zugänglich sein. Okay. Also das ist eine Frage der Zeit. Also es gibt durchaus Leute in der Europäischen, in der EU-Kommission, die die richtigen Entscheidungen da treffen. Es wird zwar ein bisschen dauern vermutlich, weil die erste PSI-Richtlinie ist schon eine Weile her und ist auch noch nicht umgesetzt überall. Die aktuelle wurde, glaube ich, letzte Woche erst beschlossen. Genau, das ist, glaube ich, im Juni dann in Kraft, irgendwie so. Wird dann sicher noch ein bisschen dauern, aber auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und wirklich europaweit jetzt die Entscheidung, dass das offengelegt werden muss, ist ja wirklich wichtiger und dringend notwendiger Schritt, glaube ich, auch für Europa. Ja, Michael, hast du sonst noch irgendein Projekt, das dich gerade selber irgendwie vielleicht auf einen emotionalen, aber einfach so spannend, was du spannend findest, irgendeine Geschichte in dem Bereich? Was ist für dich so der New Hot Stuff im Open Knowledge Bereich? Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht, das fällt mir gerade nichts ein, weil die Dinge, die ich eigentlich interessant finde, habe ich alle schon erzählt. vielleicht fällt mir noch was ein, später, aber im Moment. Marc, hast du noch mit dem New Hot Stuff? New Hot Stuff habe ich nicht. Ja, du vielleicht. Ja, wir haben jetzt sehr, sehr allgemein gesprochen. Und jetzt, ja, okay, doch, jetzt eigentlich schon ein paar konkrete Projekte. Eine Frage, die noch zu klären ist, wir haben schon ein bisschen über Nachteile oder möglichen Risiken gesprochen und den bestehenden Diskurs in den unterschiedlichsten Open-Bereichen. Aber eine andere Frage, wo du sicher detaillierte Meinung hast, ist, was soll nicht offen gelegt werden? Also diese Grenzen von Offenheit, gerade aus der netzpolitischen Initiative von dir her. Ich halte es eigentlich ziemlich mit der deutschen Version der Hackerethik, die sagt, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Also alles, was eindeutig auf private Personen, und bei privaten Personen meine ich nicht Firmen, also nicht juristische Personen, zurückzuführen ist, ist was das höchst bedenklich ist, wenn das veröffentlicht wird. Es gibt zwar Länder, in denen es irgendwie üblich ist, zu veröffentlichen, was mein Nachbarn Steuern zahlt und so verdient. Das mag in einigen Kulturen ganz gut funktionieren. In anderen Kulturen ist das, glaube ich, eher das, dass man nicht einmal mit seinen engsten Freunden spricht. Und darum ist da, glaube ich, sind da durchaus Sensitivitäten da, die man betrachten muss, gerade wenn es um private Daten geht. Was da wirklich Problemfelder sind, ist alles, was sensibel wird, sowas wie Bewegungsdaten, Informationen über wer mit wem kommuniziert, die Informationen über die medizinische Datenzustände. Was ein großes Problemfeld für mich darstellt, wo es so ein bisschen verschwimmt, ist die Analyse von Verhalten und von Eingriffsformen. Da gibt es die Geschichte des Big Data Babys in den USA, wo die Eltern von einem Mädchen erfahren haben, dass das Mädchen schwanger ist, bevor das Mädchen ihnen das gesagt haben, einfach weil sie gezielt Werbung bekommen haben vom Supermarkt, weil die auf einmal anders eingekauft hat. Und offensichtlich haben die erkannt, dass wenn du XYZ einkaufst, dann ist es wahrscheinlich, dass du schwanger bist und dann irgendwann mal Windeln kaufst und dann schicken wir dir jetzt schon die Werbung. Also irgendein Algorithmus vom Supermarkt. Irgendein Algorithmus vom Supermarkt hat das gewusst, und es gibt auch diese bekannte Aussage, Facebook knows you're gay before you know. Ja. Ich glaube, da kommen wir wirklich in Bereiche, wo es problematisch ist, wo aus dem Verhalten von Einzelnen wirklich gewisse Vorlieben oder gewisse Zustände ablesbar sind. Und ich glaube, das sind Daten, die wirklich sensibel sind und die nicht ohne weiteres zum einen gesammelt und zum anderen veröffentlicht werden sollten. Mhm. Ja, das ist ein Riesenthema, das sich ja letzten Endes auch dahinter auftut. Ja, darüber reden wir ein anderes. das wird sich heute nicht mehr ausgehen. Vielleicht so ein bisschen Status quo auch noch Österreich, ein bisschen reinzugehen. Wo stehen wir? Wo bewegt sich ein bisschen etwas? Ich habe jetzt vor ein paar Tagen gelesen, dass jetzt beabsichtigt ist, Daten über Krankenhäuser in Österreich offenzulegen. Also es ist nichts von Open Data dabei gestanden oder geschweige denn welche Lizenz, aber dass man Informationen, die in Krankenhäusern vorhanden sind, über Behandlungen etc., dass man die auch der Öffentlichkeit zur Verfügung stellt, was ja super spannend ist, weil es gibt da auch ein ganz spannendes Beispiel aus Amerika, wo man Krankenhäuser verglichen hat miteinander und draufgekommen ist, dass in einem Krankenhaus irgendwie eine gewisse Operation extrem oft stattfindet und dann ist man, glaube ich, auf irgendwelche hygienischen Probleme in dem Krankenhaus draufgekommen. Also man hat eine Qualitätsverbesserung erwirkt, indem man eine Datenanalyse gemacht hat. Mhm. Und es aber dann von Seiten der Ärzte irgendetwas schon wieder, nein, die Informationen können fehlinterpretiert werden und Qualitätssicherung ist an sich problematisch bei der Medizin. Und ja, da schon wieder dagegen argumentiert wird. Ja, aber das ist eben nur ein Beispiel. Es gibt auch so einen Open Transport, also Verkehrslinie, also Öffis ist ja ganz ein spannendes Thema. Wiener Linien sind gefallen vor kurzem, ÖBB. Wie lange wird es noch dauern? Willst du die Geschichte erzählen? Ja, ist ein bisschen länger. Also die Geschichte mit den Wiener Linien, das ist eine der wirklich Erfolgsgeschichten, ist, dass die Wiener Linien sich eigentlich lange dagegen gewehrt haben, ihre Daten zur Verfügung zu stellen, weil es gibt schon eine App, wo man einfach schauen kann, wann die nächste Straßenbahn fährt, und b, es könnten ja böse Terroristen. ja, die sind überall anscheinend. Das war wirklich eines der Argumente, und das dritte Argument ist, wenn die Daten dann falsch sind in diesem App, sind die Leute auf uns angefressen. Und erst vor kurzem gab es dann es gibt einen jungen Entwickler in Wien, der sich halt angefangen hat, damit zu beschäftigen, der sich gedacht hat, hey, eigentlich hätte ich gerne eine App, das ganz anders funktioniert, als das, was ich so kriegen kann, und ich baue mir jetzt mein eigenes und ich schaue mal, wie das Protokoll funktioniert und verwende es einfach. Und der ist dann drauf gekommen, hey, ich kann das eigentlich nicht veröffentlichen. Der hat dann ein bisschen angefangen zum Probleme machen, da hat er eine Petition gestartet mit den Leuten von Open 3. Und die Petition war sehr erfolgreich, und bevor die eingereicht worden ist bei der Stadtregierung in Wien, haben die Wiener Linien schon beigegeben und gesagt, ja, wir öffnen unsere Daten, und das ist, glaube ich, im Juni oder im Juli so dieses Datum, wo sie sagen, okay, bis dahin, dann geben wir unsere Schnittstelle frei. Was durchaus bei den Wiener Linien, was ich weiß, auch technische Gründe hat, wieso das nicht ist. Also das mit den bösen Terroristen ist nicht so von irgendwo hergeholt. Ich glaube, da gibt es einige technische Schwachstellen noch, die behoben werden müssen in diesem System. Was aber natürlich niemanden daran hindert, jetzt damit rumzuspielen. Ja. Das ist, was das gerne übersehen wird. Ja, die ÖBB hat gerade abgeblockt vor kurzem. Die ÖBB hat abgeblockt vor kurzem. Die Frage ist, wie werden sie sich verhalten, wenn da dauernd konstant irgendwie nachgefragt wird. Die Wiener Linien haben ja auch zuerst abgeblockt, und jetzt scheinen es doch irgendwie überzeugt zu sein, dass sie irgendwas tun müssen. Ich glaube, wenn in gewissen Bereichen der öffentliche Druck genug stark ist oder genug stark wahrgenommen wird, dann wird sich auch was tun. Weißt du eigentlich noch andere Initiativen außerhalb der Open Knowledge Foundation Österreich, die sich aktiv einsetzen für Befreiung von Wissen? Es gibt die, also um Open Data gibt es Open3.at. Das sind ein paar Leute, die sich mit Open Data beschäftigen. Es gibt eine ganz kleine Gruppe von Leuten, die sich gerade im Themenfeld Open Access bewegen und dort aktiv sind. Es gibt themenverwandt die Leute, die sich ums Transparenzgesetz kümmern. Das ist auch was sehr Wichtiges ist, wo es eigentlich darum geht, ein Recht darauf zu haben, Informationen aus Verwaltungsdaten zu kriegen. Frag den Staat gibt's auch. Genau, die Plattform Frag den Staat.at, ja. Wo es darum geht, Informationsanfragen an Regierungsstellen zu stellen über diese Plattform, damit die dokumentiert werden für alle auch, damit du nicht zweimal das gleiche fragen musst, wenn das eh schon beantwortet ist. Wäre natürlich alles besser mit einem Informationsfreiheitsgesetz. Das heißt, die kümmern sich auch darum, dass es ein Informationsfreiheitsgesetz gibt und machen da eigentlich Druck, was ganz wichtig ist. Dann gab es ja auch seitens der Regierung Bewegung, ein Informationsfreiheitsgesetz zu machen, ein Transparenzgesetz zu machen, das irgendwie den Namen nicht wirklich verdient und da eigentlich nochmal nachgewässert werden muss. Also das sind alles Dinge, die da sehr nahe thematisch sind. Mhm. Dann gab es die Leute von Amtsgeheimnis.at, die genau das eigentlich auch dokumentieren, nämlich die dokumentieren alle Anfragen, die abgelehnt wurden, mit Referenz aufs Amtsgeheimnis, was ein wunderschönes Projekt ist. Und sagen, okay, das sind mittlerweile, glaube ich, aufgegangen in die Transparenzgesetzgeschichte, eine Initiative, die durchaus wert ist zu unterstützen. Und zu sagen, okay, wenn es da Informationen gibt und die Informationen keine Personen betreffen, sollte ich die Möglichkeit haben, an diese Informationen zu kommen. Also wenn ich wissen will, wie viel Geld gibt die Stadt Wien aus oder die Stadt Graz aus für Autos im Jahr und für die Wartung von Autos. Und wie habt diese Informationen, gibt sie mir doch bitte. Ja, weil sonst fallen mir natürlich noch die ganzen OKFM-Projekte und Arbeitsgruppen ein. Ja, also wenn man die jetzt aufzählen, sitzt man. Und ja. Prinzipiell muss ja auch, also habe ich noch gar nicht gesagt, dass ich ja eigentlich auch bei der Open Knowledge Foundation mit dabei bin. Das habe ich selbst noch nicht offengelegt. Und ja, jetzt seit 3 Monaten eine Open Science Arbeitsgruppe gibt. Und das ist eben eh Open Access, wie du gesagt hast. Da gibt es schon ein paar Leute, und die da auch involviert sind. Ja, Open Science sind wir noch relativ bald dabei. Also da gibt es noch nicht so viel international. Das finde ich besonders spannend. Und ja, wenn das Thema interessiert, gerne mitmachen. Ja, offener Haushalt, also diese Open Spending Adaption gibt es jetzt seit kurzem. Frag den Staat. Mhm. OGD. Und es gibt halt das österreichische Chapter Open Knowledge Foundation, der eigentlich der Andockpunkt ist, wenn ihr was in Österreich bewegen wollt, rund um offenes Wissen, Zugang zu offenem Wissen, Zugang zu Informationen, Zugang zu Daten, Verwendung von öffentlichen Daten. Das ist der Ort hinzugehen. Das ist OKFN.at, das österreichische Chapter der Open Knowledge Foundation. Ja, sonst, glaube ich, gehen wir dem Ende zu. Sehr gut. Ja, Riesenthema. Open. Ja, das alles ist open. Angerissen, glaube ich, jetzt. Also, ich glaube, da könnte man zu jedem Thema einen eigenen Podcast mit Detail ins Detail reingehen. Morgen Linux-Tagen wird sicher ein bisschen mehr ins Detail gehen bei den einzelnen Themen, vor allem Open Hardware und Open Source Software. Ich werde auch kurz eben Open Knowledge Foundation Österreich vorstellen. Du wirst Keynote halten und sicher auch einiges, was hier gesagt wurde, nochmal erwähnen morgen. Jawohl, ich glaube, einiges kompakter und kürzer. Also wenn ihr jetzt den Podcast hört, sind die Linux-Tage aber schon vorbei. Also das, genau. Aber ich glaube, die Videos gibt es dann im Nachhinein noch irgendwie von den Vorträgen. Ja, soll es geben. Ja. Angeblich. Ich glaube, ich kann für uns alle sprechen, dass wir uns schon recht freuen auf morgen auch. Und dann hätte ich noch Termine habe ich dieses Mal aufgeschrieben, sowas haben wir noch nie gehabt. Aber es gibt jetzt 3 Veranstaltungen, die eigentlich so Open Knowledge in Österreich oder interessant wären. Das erste WME. Ja, das wird sich gar nicht mehr ausgehen für einen Podcast. Am Montag, am 22. in Graz Open Science Treffen. Unser Elevate wird wahrscheinlich heuer, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen. Aber das Elevate wird wahrscheinlich heuer im Oktober unter dem Titel Open Everything, also Arbeitstitel ist Open Everything, stehen. Und da wird es von Open Ecology über Open Source, Open Data, aber auch um, was soll verschlüsselt sein, was soll geschlossen sein, sicher wieder einen spannenden Diskurs geben. Und was für mich auch ein Highlight des heurigen Sommers werden wird, ist die Open Knowledge Conference in Genf, eben von der OKFN organisiert, 17. oder 18. September, glaube ich. Sowas, ja. Sowas in etwa. Ja, es wird so das Gathering der ganzen Open Enthusiasts im, ja, international oder so sein. Ja. Verabschieden wir uns und dann gehen wir schlafen. Ja. War es das? Willst du noch was sagen? Vielleicht hast du noch etwas Wichtiges. Ich glaube, was ich noch loswerden will, ist am Schluss, ist, es braucht keine großen Institutionen, um was offen zu machen. Das Einfachste, was du tun kannst, ist sagen, in meinem Flickr-Stream, meine Fotos sind Creative Commons by or Creative Commons by Share Alike. Das Gleiche bei Dingen einfach zu machen. Einfach Open ist einfach, Open kann einfach gemacht werden. Du kannst das auch. Und wenn du was machst, denk drüber nach, ob du nicht willst, dass andere das verwenden können und ob du nicht willst, dass andere das drauf aufbauen können und weiter verwenden können. Mhm. Dieser Podcast steht ja auch unter einer offenen Lizenz. Genau. Wir sind die Vorreiter. Ja. Ja. Dann verabschieden wir uns von dir, Michael. Danke fürs Kommen. Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Und für das nette Interview. Tschüss an die Zuhörerinnen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.